Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Die mentalen Folgen des Zweiten Weltkriegs beschränken sich nicht auf diejenigen, die ihn erlebt haben, sondern erstrecken sich auch auf deren Nachfahren. Hören Sie die Last des Schweigens. Eine lange Nacht über späte Folgen der NS-Zeit. Von Burkhard Reinartz. Schema. Höre. Ihr, die ihr sicher lebt in behaglicher Wohnung. Ihr, die ihr bei der Heimkehr am Abend warme Speise findet und vertraute Gesichter. Fragt, ob das ein Mann ist. Der schuftet im Schlamm, der kennt keinen Frieden, der kämpft um ein Stück Brot, der stirbt auf ein Ja, auf ein Nein hin. Fragt, ob das eine Frau ist, kahlgeschoren und ohne Namen, die zum Erinnern keine Kraft mehr hat, leer die Augen und kalt ihr Schoß, wie eine Kröte im Winter. Denke, dass solches gewesen. Diese Worte gebiete ich euch. Ins Herz schärft sie euch ein. Wenn ihr im Haus seid oder hinausgeht, wenn ihr euch niederlegt oder aufsteht, sprecht sie wieder und wieder zu euren Söhnen. Sonst sollen eure Häuser zerbersten, Krankheiten über euch kommen, eure Kinder das Antlitz von euch wenden. Primo Levi, KZ-Häftling und Schriftsteller, Januar 1946. Noch im selben Jahr skizziert Eugen Kogon in seinem Buch »Der SS-Staat« ein halbes Jahr nach dem Sturz der Nazi-Diktatur das Wegducken der deutschen Gesellschaft vor den Verbrechen der Nationalsozialisten. Der Münchner Soziologe und Publizist war wegen seiner christlich motivierten Gegnerschaft zum Nationalsozialismus 6 Jahre im KZ Buchenwald interniert. Kein Deutscher, der nicht gewusst hätte, dass es Konzentrationslager gab. Wenige Deutsche, die nicht einen Verwandten oder Bekannten im Lager gehabt oder zumindest gewusst hätten, dass der oder jener in einem Lager war. Alle Deutschen, die Zeugen der vielfältigen antisemitischen Barbarei geworden. Millionen, die brennenden Synagogen und in den Straßenkot gedemütigten jüdischen Männern und Frauen gleichgültig, neugierig, empört oder schadenfroh gegenübergestanden haben. Viele Deutsche, die durch den ausländischen Rundfunk einiges über die KZs erfahren haben. Mancher Deutscher, der mit den Lagerinsassen durch Außenkommandos in Berührung kam. Nicht wenige Deutsche, die auf Straßen und Bahnhöfen Elendszügen von Gefangenen begegnet sind. Kaum ein Deutscher, dem nicht bekannt gewesen wäre, dass die Gefängnisse überfüllt waren und dass im Land unentwegt hingerichtet wurde. Wurden die Worte, die Primo Levi in seinem Gedicht »Höre« uns ins Herz schärfte, zu unseren Söhnen und Töchtern wieder und wieder gesprochen? Oder trat anstelle des Sprechens über das, was nur wenige Deutsche nicht gewusst haben, wie Eugen Kogon schreibt, nicht vielmehr etwas anderes, mit Konsequenzen für unsere Söhne und Töchter, die bis heute nachwirken? Die Last des Schweigens. Eine lange Nacht über die Spätfolgen der Nazizeit. Von Burkhard Reinhartz. 1995 drückt die Mutter des Mathematik- und Geschichtslehrers Gerhard Richter ihrem Sohn eine Pappkiste in die Hand. Mit den Worten: Das sind Unterlagen für deinen Vater und du kannst damit machen, was du möchtest. Entweder wegwerfen oder reingucken. Gerhard Richter holt eine verschlissene Pappkiste aus dem Regal und legt sie auf den Couchtisch. Also das ist die Kiste, da habe ich selber draufgeschrieben, Karl Otto Richter, das ist mein Vater. Und ja, das sind mehrere Sachen drin. Einmal in einer Schutzfolie sind die Unterlagen, die ich dem NS-Dokumentationszentrum zur Verfügung gestellt habe. 2 Fotoalben und noch andere Dokumente in diversen Klarsichthüllen. Ja, dieses Fotoalbum, zeigt auf Seite 1 meinen Vater. Er konnte sehr gut zeichnen. Er hat irgendwie so eine Art Ritterkreuz mit dem Hakenkreuz-Symbol daneben gemalt, oben drüber irgendwelche Orden, die er bekommen hat. Und wenn man so durchblättert, das spielt in der Tat während seiner Zeit im Osten. Ich habe einige Fotos auf Anfrage hin der Gedenkstätte Buchenwald zukommen lassen. Und die haben mir zurückgeschrieben, also sie könnten die Fotos Örtlichkeiten zuordnen. Ja, man sieht Panzer, man sieht auch sehr verstörende Bilder, wo Menschen aus Waggons aussteigen. Ohne Kommentar Fotos von Menschen, die offensichtlich verfolgt worden sind. Und ja, immer wieder Kameradschaftsbilder vor leergeräumten Zügen. Ja, man sieht auch Fotos, wo Einheimische flüchten oder auf der Flucht sind. Und natürlich auch immer wieder Bilder seiner Einheit, offensichtlich Polizeibataillon 304. Und dann habe ich hier, das ist wohl das allerwichtigste Dokument hier schon, das ist das sogenannte Soldbuch, zugleich Personalausweis. Und dieses Dokument ist insofern wichtig, weil da nämlich seine ganzen Einsatzorte aufgelistet sind, vor allem in der Ukraine. Und da fällt auf, dass er im Schnitt alle 5 Tage den Einsatzort gewechselt hat mit seiner Kompanie. Der Historiker Dr. Thomas Roth vom Kölner NS-Dokumentationszentrum bestätigt, dass genau dieser Einsatzrhythmus typisch für den Einsatz der Tötungskommandos hinter der Front war. Der ehemalige Dorfpolizist Karl Otto Richter hat wahrscheinlich an den 15.000 Erschießungen von Jüdinnen und Juden des Polizeibataillons 304 teilgenommen. Das Ausmaß der Verbrechen der Polizeibataillone ist bis heute vielen Menschen noch unbekannt. Dabei handelt es sich um mobile Einheiten, die vor allem in den besetzten Gebieten oder hinter der Front an ganz vielen Schauplätzen in Europa eingesetzt wurden. Und nach 1945 wurde von Seiten von Polizeibeamten immer erzählt, dass die vor allem, sag ich mal, logistische Tätigkeiten gehabt hätten. Die hätten den Verkehr geregelt, die hätten die Nachschublinien überwacht. Die hätten sozusagen dafür gesorgt, dass die Wehrmacht in ihrem Rücken einigermaßen abgesichert war. Aber wie wir durch die Täterforschung vor allem seit den 90er Jahren wissen, wurden diese Polizeibataillone als mobile Tötungseinheiten vor allem eingesetzt. Und die waren maßgeblich an dem Vernichtungskrieg gerade in Ost- und Südosteuropa beteiligt. Auch an vielen Aktionen gegen Widerstandskämpfer und die jüdische Bevölkerung in Westeuropa. Und man schätzt, dass die Polizeibataillone an der Tötung von weit über 300 bis zu 500.000 Menschen beteiligt waren. Ich kann das jetzt nur spekulieren, so wie ich meinen Vater einschätze. Glaube ich nicht, dass er da sich verweigert hat. Und das kann man statistisch hochrechnen. Ich weiß, wie groß die Einheit war. Und wenn man einfach die Gesamtzahl der nachgewiesenen Tötungen durch die Anzahl der in der Kompanie befindlichen Polizisten dividiert, dann muss ich davon ausgehen, so traurig das auch klingt, dass mein Vater ein Massenmörder war. Beim Rückblick auf die NS-Zeit fällt auf, belastende Dokumente wurden manchmal auf Dachböden, aber meistens im Keller verstaut. So wie es schon der Volksmund weiß, der hat noch eine Leiche im Keller. Ich habe dann zwar so eine Ahnung gehabt, mein Vater war jetzt auch bei so einem Erschießungskommando dabei, aber ich frage mich heute selber, was habe ich gemacht? Ich habe sie direkt auch wieder in den Keller gestellt und habe nur einen ganz, ganz flüchtigen Blick hineingeworfen. Ja, warum? Meine Kinder waren klein, ich habe voll gearbeitet, ich hatte irgendwie gar nicht die innere Ruhe, das anzugucken. Ausschlaggebend, dass ich dann doch mal einen etwas längeren Blick hineingeworfen habe, war eine Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum in Köln. Die war so 2005. Sie hatte den Titel Massentötung im Osten. Und weil ich damals so für mich gemerkt habe, dass mich Geschichte sehr interessiert, bin ich zu dieser Ausstellung hin und habe bei einer Schautafel ist mir es wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Da habe ich nämlich lesen müssen, dürfen, dass die Tötungen von Jüdinnen und Juden in der Ukraine und im russischen oder sowjetrussischen Staatsgebiet vor allem durch Polizeieinheiten durchgeführt worden sind. Natürlich gab es auch bei diesen Vernichtungsaktionen eine Arbeitsteilung. Diejenigen Leute zum Beispiel, die vielleicht nicht am Erschießungsgraben stehen wollten, die haben dann eben das Gelände abgesperrt. Es gab Fahrer, es gab Sanitätsdienst, es gab also verschiedene Funktionen in den Polizeibataillonen, die aber alle irgendwie an diesem Gesamtvernichtungsprozess mitwirkten. Thomas Roth vom Kölner NS-Dokumentationszentrum. Die Vorstellung nach 1945, die auch in Ermittlungsverfahren immer wieder von Polizeibeamten verbreitet wurde, man habe sich da weitgehend raushalten können, die ist vermutlich falsch. Und das Polizeibataillon 304 gehört halt zu den Mordeinheiten, denen man halt nachträglich eine relativ große Opferzahl nachweisen kann. Es brauchte 16 Jahre, bis Gerhard Richter 2021 die Dokumentenkiste seines Vaters wieder aus dem Keller holt und sich zum ersten Mal ernsthaft mit den Dokumenten beschäftigt. Er ist inzwischen pensioniert, die beiden Söhne sind schon länger aus dem Haus. Im Abendprogramm des ZDF läuft die Neuverfilmung der Wannsee-Konferenz. Die hat mich unglaublich beeindruckt. Und während ich diesen Fernsehfilm gesehen habe, war mir klar, morgen gehst du in den Keller und holst die Kiste hoch. Jetzt hast du Zeit, hast auch eine innere Reife, das endlich mal genauer anzuschauen. Und so habe ich es auch gemacht. Am nächsten Tag habe ich Dokumente genauer angeschaut und dann wusste ich ja, dass man solche Sachen an der richtigen Stelle anbringen kann, damit da nachgeforscht werden kann. Ich habe also Kontakt mit dem NS-Dokumentationszentrum in Köln aufgenommen. Und ein Herr Dr. Roth hat mich dann eingeladen und ich habe dann nach ein paar Wochen einen Anruf bekommen zu einem abschließenden Gespräch, sodass ich jetzt wirklich nachvollziehen kann, wie diese Einsatzorte im Osten hießen und in welchem Zeiträumen mein Vater dort offensichtlich an Erschießungen beteiligt war. Gerhard Richter zögert einen Moment, bevor er weiterspricht. Am Ende des Gesprächs hat mich Herr Dr. Roth Folgendes gefragt: Was macht das jetzt mit Ihnen? Und ja, das fällt mir jetzt ganz schwer zu antworten. Dass mein Vater ein Massenmörder war, war nun Fakt. Aber es hat bei mir persönlich keine großen Nachwirkungen gehabt. Also ich frage mich selber, warum ich da so kalt bin, warum das auf mein weiteres Leben keinen großen Einfluss genommen hat. Es klingt fast wie eine Entschuldigung. Und vielleicht ist es auch genauso gemeint, wenn Gerhard Richter über die Beziehung zu seinem Vater spricht. Meinen Vater kenne ich fast gar nicht. Ich war gerade 8 Jahre alt, als mein Vater sehr früh verstorben ist. Mein Vater hat nicht sehr viel mit mir gemacht. Erziehungsarbeit war das meiner Mutter. Nur vereinzelt. Hatte auch mal einen Gürtel rausgeholt und mich bei Fehlverhalten gezüchtigt. Aber das war jetzt nicht so oft, dass es jetzt groß zu erwähnen wäre. Ich bin vom Bewusstsein her eigentlich ohne meinen Vater groß geworden. Ich wusste nur, der war im Krieg und der war bei der Polizei. Es gab einen Bruder von meinem Vater, der Gottfried Richter. Und der war tatsächlich Mitglied der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Der ist allerdings in den letzten Kriegstagen auch an der Front eingesetzt und ist dabei gefallen. Und zur Erinnerung an seinen fürs Vaterland gefallenen Bruder wollte mein Vater mich Gottfried nennen. Meine Mutter konnte sich da Gott sei Dank durchsetzen. Ich heiße jetzt Gerhard Gottfried Richter. Nach dem Tod ihres Mannes lernt Gerhard Richters Mutter 1982 einen neuen Lebenspartner kennen. Der hieß Gottlob und ich habe ihn als herzensguten, tollen Menschen empfunden. Das war ein Glücksfall für meine Mutter. Und sie hat mir gegenüber mehrfach gesagt, das ist ein richtig guter, für mich sorgender Mann im Gegensatz zu deinem Vater. Der war ja kein guter. Das hat sie immer wieder betont. Ich habe die beiden dann immer wieder mal besucht im Schwabenland. Und eines Tages ist Folgendes passiert. Gottlob kam gerade aus der Dusche und hat sich die Haare nach hinten mit einer Hand geschoben. Und dabei sah ich etwas Dunkles unter seiner Achsel. Und beim genaueren Hinsehen habe ich sofort gesehen, das ist eine eintätowierte Blutgruppe. Für mich war damals als geschichtsbewusster Mensch klar, dieser Mann war bei der SS. Ich habe daraufhin meine Mutter gefragt, du Mutter, ich habe heute Morgen Folgendes gesehen, war Gottlob bei der SS? Meine Mutter guckte mich völlig entsetzt an. Wenn du jetzt noch eine Frage stellst, reist du in 5 Minuten ab. Ich war so feige und habe keine weiteren Fragen gestellt. Ich bedauere das heute außerordentlich. Ich habe nicht nachgebohrt. Um des lieben Familienfriedens habe ich es einfach sein lassen. Gegen Kriegsende kämpft Karl Otto Richter mit seinem Polizeibataillon an der Ostfront. Er wird verwundet und kommt in ein Hospital im württembergischen Singen. Nach seiner Entlassung gerät er in französische Gefangenschaft, aus der er schon nach 2 Monaten entlassen wird. Richter erhält eine Entnazifizierungsurkunde, auf der er angekreuzt ist, Mitläufer. In der sowjetisch besetzten Zone werden bald darauf 90 Angehörige seines Bataillons 304 zum Tode verurteilt. Bereits im Herbst 1946 arbeitet Karl Otto Richter wieder im Polizeidienst Südwürttemberg-Hohenzollern. Als beliebter Dorfpolizist in einem kleinen Weiler, in dem sein Sohn Gerhard 1953 zur Welt kommt. In der westdeutschen Gesellschaft war halt die allgemeine Tendenz, nicht nur in der Justiz, sondern auch in der Bevölkerung und unter den gesamten Funktionseliten, die NS-Zeit und die NS-Verbrechen zu bagatellisieren und sozusagen den Mantel des Vergessens darüber zu breiten. Und dieses gesamtgesellschaftliche Klima der Amnestie und der Amnesie führte eben auch dazu, dass die Gerichtsverfahren teilweise eben mit sehr milden Urteilen endeten oder dass die Staatsanwaltschaften einen großen Teil der Ermittlungsverfahren, die eingeleitet wurden, einstellten. Eine der Rechtfertigungslegenden für grausame Massentötungen ist die vom Befehlsnotstand, sagte Historiker Thomas Roth. Nach 1945 war es üblich, von NS-Tätern auf den Befehlsnotstand zu rekurrieren, also zu sagen, wir mussten mitmachen, sonst wären wir mit dem Tode oder der KZ-Inhaftierung bedroht gewesen. Und es lässt sich so gut wie kein Fall nachweisen, wo jemand, der einen Befehl auch zur Tötung von Zivilisten oder Unschuldigen verweigert hat, wo der entsprechend bestraft worden wäre. Das war also eine Konstruktion der Tätergesellschaft, um sozusagen der strafrechtlichen Verurteilung zu entgehen. Und jemand wie Fritz Bauer zum Beispiel hat das natürlich immer wieder versucht anzufechten. Aber diese Konstruktion, die war halt in der deutschen Gesellschaft sehr verbreitet, weil sie halt dazu diente, auch die Gesamtgesellschaft zu entlasten. Der jüdische Jurist und ehemalige KZ-Häftling Fritz Bauer war nach dem Krieg hessischer Generalstaatsanwalt in Frankfurt. Die Frankfurter Auschwitz-Prozesse wären ohne Bauers Engagement wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Der normale Polizist, der gesagt hat, ich möchte nicht mitschießen, der hatte keine disziplinarischen Maßnahmen zu befürchten. Und das Interessante daran ist eben, dass viele Leute mitgemacht haben, nicht weil ihnen eine schwere Strafe drohte, sondern weil sie unter den Kameraden was gelten wollten, weil sie eben nicht als Kameradenschweine oder als Versager oder als Schwächlinge gelten worden. Und dieser informelle soziale Druck, der war eben oft entscheidend für die Mitwirkung an NS-Verbrechen. Auch Helmut Bergerhoff war ähnlich wie Karl Otto Richter Mitglied eines Polizeibataillons, des Bochumer Bataillons 69. Doch seine Geschichte nahm eine ganz andere Wendung als die von Karl Otto Richter und seines Sohnes Gerhard. Ja, mein Name ist Manfred Bergerhoff. Ich bin mittlerweile fast 70 Jahre alt und Sohn eines ehemaligen Angehörigen eines Polizeibataillons im Dritten Reich. Mein Vater war ein gutmütiger, warmherziger Mensch und ich habe ihn immer als sehr ruhig und friedliebend erlebt. Ich kann mich erinnern, da war ich ungefähr 10, 11 oder 12 Jahre alt. Eines Abends hat mein Vater angefangen zu erzählen und hat erzählt vom Krieg und ist plötzlich emotional total ausgerutscht und ich nehme an, er hat einen Flashback gehabt und er ist völlig eigentlich so zusammengebrochen. Also so habe ich meinen Vater noch nie erlebt. Dann hat er so erzählt, zu was für Schweinereien Menschen im Krieg fähig sind. Und er war völlig außer sich und ich war ziemlich schockiert, weil ich das so überhaupt noch nie erlebt habe. Er hat geweint und war völlig für mich nicht mehr erkennbar als Vater. Ich hatte immer das Gefühl, er schleppt was mit sich rum. Helmut Bergerhoffs Polizeibataillon 69 war unter anderem an Massenerschießungen von Juden in der Stadt Winnizja in der Ukraine beteiligt. Der Vater hätte absolut unmenschliche Dinge miterlebt. Auch wenn er nie einem Menschen Gewalt angetan hätte, würde er sich trotzdem schuldig fühlen, erzählt sein Sohn. Er stand ja dann da als Absperrposten, beziehungsweise hat das gesehen, was da gelaufen ist, hat auch Fotos gemacht, die ich auch gesehen habe noch. Und das hat ihn irgendwie total belastet. Er konnte das nicht ertragen, wie da mit Menschen umgegangen worden ist, weil mein Vater war kein Nazi, er war kein Überzeugungstäter. Er ist da reingeraten, hat er auch immer so gesagt, in Anführungszeichen reingeraten. Bergerhoffs Sohn Manfred schildert eine bezeichnende Szene, die ihm sein Vater später erzählt hatte. Das war also diese Kanuszene auf dem Rhein. Der Vater war mit einem Cousin in einem Faltboot oder Paddelboot auf dem Rhein unterwegs. Das war wohl Anfang der 30er Jahre, kurz nach der Übernahme durch die Hitlerregierung. Und sind während dieser Rheintour einem geschmückten Boot begegnet, wo dann diese ganze Entourage mit Hitler und diese ganzen anderen Verbrecher auf diesem Boot waren. Und trotz seiner indifferenten, sag ich mal, ablehnenden Haltung gegenüber diesen Leuten sind die beiden aufgesprungen, hatte noch erzählt, wären beinahe umgekippt aus dem Boot und sind vor Begeisterung aufgesprungen und haben ganz laut Heil Hitler gebrüllt. Und danach war mein Vater vollkommen entsetzt über sein eigenes Tun, konnte sich selber nicht mehr verstehen. Die Szene zeigt, wie Hitler es verstanden hat, eine Art Massenpsychose um sich zu verbreiten und dadurch Menschen in seinen Bann zu ziehen. Der Bataillonspolizist Helmut Bergerhoff war einer der wenigen, die nach dem Krieg Reue zeigten. Die Verbrechen seines Polizeibataillons haben ihn bis zum Tod belastet. Die Bergerhoffs hatten im Gegensatz zu anderen Familien in den Nachkriegsjahrzehnten kein Auto, wobei Autos in dieser Zeit als das Statussymbol des Wirtschaftswunders galten. Manfred Bergerhoff erzählt, warum. Er hat den Führerschein im Krieg gemacht, im Rahmen seiner Tätigkeit in diesem Polizeibataillon. Also er hat einen Pkw-Führerschein und den Lkw-Führerschein und hat ja, Offiziere transportiert. Und im Lkw weiß ich nicht genau, was er da transportiert hat. Ich kann mich nur erinnern, am Ende des Krieges hatte er Einsätze in Jugoslawien im Partisanengebiet und hat Waffen und Munition transportiert mit seinem Lkw. Er hatte Angst bis hinten gegen, weil er auch wusste, in der Uniform, wenn sie ihn erwischen, ist vorbei. Ne? Und dieser ganze Zusammenhang, Autofahren und Krieg, das hat sich für ihn so irgendwie eingebrannt. Und er hat dadurch keine Lust mehr, irgendein Auto anzufassen. Als Erwachsener hat Manfred Bergerhoff es nicht gewagt, seinen Vater auf den Nervenzusammenbruch anzusprechen, den er als Junge miterlebt hatte. Doch die Schuldgefühle seines Vaters brachen im Alter noch einmal heftig aus ihm heraus, wie er nach dem Tod des Vaters von der Mutter erfuhr. Ende der 1980er Jahre reisten seine Eltern zur Kur nach Niederösterreich. Und genau in Niederösterreich hatte sich das Polizeibataillon 69 von Jugoslawien aus 1945 freiwillig in amerikanische Gefangenschaft begeben, als die deutsche Niederlage feststand. Und da ist der Vater dann nach Angaben meiner Mutter in dem Hotelzimmer komplett ausgeflippt nachts. Vater hatte nachts oft Albträume und war neben sich. Und in diesem Hotelzimmer ist er wohl dann richtig ausgerastet und hat darum gebrüllt. Es war ein Nervenzusammenbruch, den mein Vater wahrscheinlich durch Erinnerungen an diesen Ort da erlitten hat. Manfred Bergerhoff litt unter der Geschichte seines Vaters so stark, dass er sich eine Zeit lang fast manisch in die Recherche der NS-Verbrechen hineinstürzt. Mich hat das nicht mehr losgelassen, wie man zum Täter werden kann, ohne diese Ideologie, die dahinter steht, zu vertreten. Und ich habe versucht, Informationen zu bekommen. Ja, ich konnte auch nachts nicht mehr schlafen. Es war wirklich schlimme Zeit. Nachdem ich diese Erinnerungen meines Vaters, die übrig geblieben sind, im NS-Doc bei Herrn Dr. Roth abgegeben habe, war es für mich viel entspannter und einfacher, mich mit der Geschichte meines Vaters oder allgemein mit der Vergangenheit in Deutschland zu beschäftigen. Das hat mir eine Last genommen. Das war für mich ein Befreiungsschlag. Ende der 1960er Jahre gab es in Wuppertal ein spätes Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Polizeibataillons 69. Manfred Bergerhoff erhielt in diesem Kontext die Unterlagen, darunter auch die Aussagen seines Vaters. Bergerhoff sagte aus, dass er eine Querstraße absperrte und tausende Juden an ihnen vorbeigetrieben wurden. Ein Sanitäter, der Augenzeuge war, hätte berichtet, wie die Menschen sich ausziehen und in eine große Grube rutschen mussten, in der sie erschossen wurden. Ich bin sicher, dass sich die Betroffenen im Vorfeld dieses Prozesses abgesprochen haben und getroffen haben, weil die ersten Vernehmungen meines Vaters sind von 1963. Und der Prozess war ja wesentlich später, Jahre später. Und diese Aussagen, die ähneln sich wirklich fast aufs Wort. Ja, für mich war das wie in einem Mafia-Prozess. Und das habe ich nie verstanden, dass mein Vater auch nach so langer Zeit so eine Art Chorgeist entwickelt hat. Dass die sich abgesprochen haben, die Verbrecher, das hat mich wirklich schockiert. Manfred Bergerhoff ist sichtlich aufgewühlt. Er denkt darüber nach, wie er heute zum Verhalten seines Vaters steht. Ist aus dem freundlichen und warmherzigen Vater doch noch ein Täter geworden? Ja, spätestens in dem Moment, wo die Absprachen gelaufen sind, ist er zum Täter geworden. Und das ist das, was mich total belastet. Dass man nach dem Krieg, dass man dann noch irgendwie mitmacht bei der Vertuschung, das war für mich wirklich schlimm. Ich denke, eine Verurteilung in diesem Prozess hätte meinem Vater und vielleicht auch anderen Beteiligten geholfen, ihre Schuld einzugestehen vor sich selbst und auch vor der Gesellschaft. Wenn ich daran denke, ich hätte in dieser Zeit gelebt, weiß ich erstmal gar nicht, wie ich mich verhalten hätte. Und ich kann mir vorstellen, in was für einem irren Zwiespalt dieser Mann war in diesen ganzen Jahren im Krieg. Diese Herausforderung ist bis jetzt an mir vorbeigegangen, zum Glück. Man weiß ja nicht, was kommt. Thank you. Man hat ja, wenn man mit diesen extremen Verbrechen konfrontiert ist, unwillkürlich das Bedürfnis, das nicht an sich ranzulassen, in dem Sinne, dass man sich möglicherweise sagen müsste, oh Gott, zu so etwas wäre ich unter bestimmten Bedingungen auch in der Lage. Und um diesen Zumutungsgedanken zu vermeiden, sind immer Bilder entwickelt worden darüber, dass die Täter und übrigens auch Täterinnen Bestien sind, Persönlichkeiten, die psychisch gestört sind, pathologisch sind und so weiter und so weiter. Und diese Bilder haben sich auch immer fortgesetzt durch Filme. Also es gibt so einen Typus des Nazi-Schergen, der auch in Hollywood-Filmen und überall wieder auftaucht. Also Personen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie anders sind als wir selbst. So, und dieses psychologische Bedürfnis hat halt ein falsches Bild von der Täterschaft erzeugt. Es gibt die Ungeheuer, aber sie sind zu wenig, als dass sie wirklich gefährlich werden könnten. Wer gefährlich ist, das sind die normalen Menschen. Primo Levi, 1946. Die Mehrheit der Täter hatte nach dem Krieg keine posttraumatische Belastungsstörung, keine chronischen Schlafprobleme und wurde nicht von Schuldgefühlen gequält, im Gegensatz zu den Überlebenden des Holocaust, die bis zum Ende ihres Lebens traumatisiert blieben. Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat über die psychologischen Grundlagen des Nationalsozialismus geforscht und wegweisende Bücher darüber veröffentlicht, wie Täter oder Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Viele der Täter konnten psychologisch unbeschadet nach dem Krieg, nach den Verbrechen weiterleben, weil diese Verbrechen ja in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext und dazu auch noch im Kontext des Krieges stattgefunden haben. Das heißt, sie mussten sich persönlich ihr Handeln gar nicht zurechnen. Oder mehr noch, was mehrheitlich der Fall gewesen ist, was man auch in den Zeugenaussagen vor Gericht und so immer wieder findet, dass die beteiligten Täter sagen, wir sind ja eigentlich die Opfer gewesen, weil wir mussten Dinge tun, die absolut grausam und fürchterlich gewesen sind. Und auch hier ist psychologisch interessant, dass dieser Mechanismus der Distanzierung, ich empfinde das eigentlich als böse, als inhuman, muss es aber tun, tatsächlich ermöglicht hat, so viel Selbstdistanz zu dem Geschehen zu entwickeln, dass sie das eigentlich eher dazu ermächtigt hat, an diesen Grausamkeiten teilzunehmen. Also wir haben in den Untersuchungen sehr wenig überzeugte, wirklich sadistische Täter, sondern wir haben in der übergroßen Mehrheit Menschen, die in der Lage gewesen sind, eine Aufgabe, die sie aufgetragen bekommen haben, für sich zu definieren als Arbeit. Ich muss sagen, dass unsere Männer, die daran teilgenommen haben, mehr mit ihren Nerven runter waren als diejenigen, die dort erschossen werden mussten. Der Standartenführer Paul Blobel. Ich glaube, meine Herren, dass Sie mich so weit kennen, dass ich kein blutrünstiger Mensch bin und kein Mann, der irgendwie an etwas Hartem, das er tun muss, Freude oder Spaß hat, der aber andererseits so gute Nerven und ein so großes Pflichtbewusstsein hat, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich dann, wenn ich eine Sache erkenne und als notwendig erkenne, sie kompromisslos durchführe. Es ist hier Heinrich Himmler, der genauso wie Rudolf Höss und andere Täter immer wieder betont, dass es eine unangenehme, der eigenen Menschlichkeit widerstrebende Aufgabe war, Menschen zu vernichten, dass sich aber gerade in der Selbstüberwindung zu töten die eigene charakterliche Qualität zeige. Die immer größere Zahl der Opfer der Erschießungen führt zu diversen Versuchen, die Effektivität der Vernichtung zu erhöhen. Als die Methode der Vergiftung durch Blausäure entdeckt und im KZ Auschwitz ausprobiert wird, schreibt der Kommandant des Lagers, Rudolf Höss: Nun hatten wir das Gas und auch den Vorgang entdeckt. Mir graute immer vor den Erschießungen, wenn ich an die Massen, die Frauen und Kinder dachte. Nun war ich doch beruhigt, dass uns allen diese Blutbäder erspart bleiben sollten. Dass auch die Opfer bis zum letzten Moment geschont werden konnten. Um die innere Logik des Nationalsozialismus nachzuvollziehen, führt es nach Harald Welzer auf die falsche Spur, in den Nazi-Größen amoralische Monster zu sehen. So unfassbar es klingt, die Nazis hätten eine eigene, wenn auch perverse neue Moral entwickelt, die nichts mehr mit der humanistischen Moral zu tun hatte. Und zwar geht diese Moral davon aus, dass die Natur ihr Recht bekommen muss, unter rassistischen Gesichtspunkten bestimmte Gruppen, die schädlich für den Volkskörper sind, zu vernichten. So, und diese Aufgabe ist im Sinne der Geschichte, im Sinne der Herrenrasse eine moralische Aufgabe. Jemand muss das übernehmen. Und die historisch-heroische Aufgabe des Nationalsozialismus ist nun, diesen Fehler zu korrigieren. Und dann gibt es Menschen, die müssen das tatsächlich tun, also Angehörige der SS, Angehörige der Einsatzgruppen, auch Angehörige der Wehrmacht. Das heißt, die haben gar nicht das Gefühl, etwas Böses zu tun, etwas Amoralisches zu tun, sondern sie müssen etwas nach ihrem Empfinden Schlimmes tun und sich selbst noch als moralische Menschen fühlen. Also das Wesen einer totalitären Herrschaft ist, dass sie immer als allererstes beginnt, einen gesamten gesellschaftlichen Körper aufzuteilen in Zugehörige und Nichtzugehörige. Oder anders gesagt, in eine Wir-Gruppe, im Nationalsozialismus die Volksgemeinschaft, und eine Sie-Gruppe, das heißt die Gemeinschaftsfremden oder die Volksschädlinge. Stimmt es tatsächlich, dass in der Zeit zwischen 1933 und 1945 die Nationalsozialisten und das deutsche Volk zwei verschiedene Personengruppen waren und ein großer Teil der Deutschen, von den Nazis verführt und missbraucht, selbst unschuldige Opfer des Nationalsozialismus waren? Diese weit verbreitete Formel scheint im kulturellen und kommunikativen Gedächtnis der Bundesrepublik noch immer einen sicheren Ort zu finden. Dass die meisten Menschen in Deutschland damals eigentlich Opfer waren von der Nazi-Ideologie und verführt worden sind und damit keine Schuld tragen, das ist so eine Aushebelung von der Gewissensfrage. Dann gibt es eigentlich sowas wie das Gewissen in uns, auf was wir uns verlassen können, nicht mehr oder es ist nicht mehr relevant. Und auch in meiner eigenen Recherche und in meiner eigenen Familiengeschichte habe ich das so versucht, genauer zu verstehen, was sie dazu bewegen konnte, in dem Moment nicht in den Widerstand zu gehen oder in der Wehrmacht zu dienen. Und bei meinen Urgroßvätern waren das auch teilweise Hauptmänner. Das heißt, die hatten da auch Verantwortung. Zwei meiner Urgroßväter waren der NSDAP 1937 eingetreten. Und zwei meiner Urgroßväter waren in der SA zeitweise. Und trotzdem wurde es so verstanden, dass man eigentlich ja nicht wirklich für Hitler war. Die 30-jährige Nicola Kuhle. Urenkelin von Nazi-Vorfahren. Zeitlich gesehen ist der Nationalsozialismus ein relativ kurzer Abschnitt der deutschen Geschichte. Biografisch betrachtet hat dieser historische Zeitraum allerdings enorme Spuren hinterlassen, die im Körper, in der Psyche und im Gedächtnis der Nachkommen bis heute weiterwirken. Die NS-Zeit wurde in Deutschland nur zögerlich aufgearbeitet. Zwar gab es bereits in den 1960er Jahren eine kleine, wenn auch wichtige Minderheit von kritischen Historikern und Schriftstellern wie Heinrich Böll, doch erst seit den 1980er Jahren wurde die NS-Zeit akademisch und politisch gründlicher bearbeitet. Im Privaten, in den Familien, ist sie allerdings bis heute vielfach tabuisiert. Trotz der staatlichen Erinnerungsformen herrschen in der persönlichen Aufarbeitung vorwiegend Verdrängung, Schweigen und Verschweigen. Diese haben eine dunkle Tradition. Bereits 1950 schrieb Hannah Arendt, als sie zum ersten Mal wieder Deutschland besuchte: Nirgends wird dieser Albtraum von Zerstörung und Schrecken weniger gespürt und nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, dass es keine spürbare Reaktion auf das Geschehene gibt. Musik. Also ich habe so im Gedenken um den 8. Mai herum gemerkt, dass es irgendwie befremdlich ist, dass man gar nicht darüber spricht, von wem muss man eigentlich warum befreit werden, also wovon. Und es wird immer so gesprochen, als wären wir da von irgendwelchen extraterrestrischen Mächten befreit worden. Aber es geht ja darum, dass die Alliierten uns von dem System befreit haben, was viele von unseren Angehörigen, also zum Beispiel auch von meinen Vorfahren, was die getragen haben. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir ein bisschen konkreter ins Sprechen kommen und eben das nicht mehr nur als Tag der Befreiung vereinnahmen, sondern eben auch ganz klar über die Verantwortung sprechen, von wem musste man befreit werden. Die 32-jährige Susanne Siegert, Bloggerin und Podcasterin, streamt auf Instagram und TikTok ihre Kurzvideos über den Nationalsozialismus. Die Erkenntnis, dass es eben nicht an ein System war, was an drei Personen hing, wie Hitler, Himmler, Göring, sondern an einer ganzen Gesellschaft, die ist, glaube ich, einfach elementar. Und das ist auch was, was für mich eine wichtige Erkenntnis war, ne? Zu merken, dass wenn ich von den Nazis gesprochen habe, dass ich da eigentlich selber auch nie meine eigenen Vorfahren mit einbezogen habe. Und das ist eine Erkenntnis, die kann man dann eher nachholen, zum Beispiel mit einer Recherche beim Bundesarchiv, um dann eben festzustellen, ah, okay, meine Uropas waren nicht nur auch in der Wehrmacht, sondern sie waren auch beteiligt an Verbrechen, an Pogromen. Der KZ-Häftling und Schriftsteller Primo Levi beschreibt eine Szene mit dem Chemiker und Nazi-Arzt Dr. Panwitz, die vor Augen führt, wie zwei Menschen völlig unterschiedliche Welten bewohnen können. Panwitz ist hochgewachsen, Haare und Nase, wie alle Deutschen sie haben müssen. Er thront fürchterlich hinter seinem wuchtigen Schreibtisch. Ich, Häftling 1745-17, stehe in seinem sauberen und ordentlichen Arbeitszimmer und mir ist, als müsste ich überall, wo ich hinkomme, Schmutzflecken hinterlassen. Als er mit dem Schreiben fertig ist, hebt er die Augen und sieht mich an. Von Stund an habe ich oft an diesen Dr. Panwitz denken müssen. Ich habe mich gefragt, was wohl im Inneren dieses Menschen vorgegangen sein mag. Denn zwischen Menschen hat es einen solchen Blick nie gegeben. Könnte ich mir aber bis ins Letzte die Eigenart jenes Blickes erklären, der wie durch die Glaswand eines Aquariums zwischen zwei Lebewesen getauscht wurde, die verschiedene Elemente bewohnen, so hätte ich damit auch das Wesen des Wahnsinns im Dritten Reich erklärt. Die Unterscheidung von Menschen und Untermenschen hat zwei zentrale Funktionen. Einmal die wachsende Gewalt gegen die Nicht-Zugehörigen zu legitimieren und gleichzeitig den Zugehörigen der Wir-Gruppe einen herausgehobenen, privilegierten Status zu verleihen. Harald Welzer sieht in der Aufwertung unterprivilegierter Gruppen ein entscheidendes Mittel von Diktatoren, um Menschen an sich zu binden. Das muss man verstehen, weil auch totalitäre Gesellschaften Zustimmung der Mehrheit brauchen. So ein System lässt sich nicht auf Dauer durchhalten, wenn die Leute nur mit Gewalt bei der Stange gehalten werden. Sie werden durch Gewalt gegen andere bei der Stange gehalten, weil dadurch, wie die anderen behandelt werden, überhebt man gewissermaßen die zugehörigen Gruppe. Und ich betone das auch deswegen so, weil wir solche Vorgänge auch in der Gegenwart beobachten können. Weil Gewalt gegen andere ist eine Vergemeinschaftungsform. Von Jalta bis Sevastopol, so ringsherum um Simferopol. Da hausen wir wie die Titanen, ganz mächtig. Und die Partisanen kriegen mal endlich toll ihr ziemlich großes Arschloch voll. Ferner die Juden und die Kremtschaken verlernen schnell das Nüsseknacken. So tobt der Kampf an allen Fronten. Wir waren überall dabei und zeigten gerne, was wir konnten. Und nicht ein einziger schoss vorbei. Frontgedicht von Oberwachtmeister Schiweck, vorgetragen auf einem sogenannten Kameradschaftsabend am 10. Januar 1942. Thank you. Die Nationalsozialisten vernichteten nicht nur Millionen von Menschen und verursachten den Schmerz vieler weiterer, sondern zerrissen darüber hinaus ein grundlegendes soziales Band. Das neue, quasi demokratische System konnte das zerbrochene soziale Band nicht wiederherstellen, weil die furchtbaren Taten der Vergangenheit und die daraus entstehende Asymmetrie nicht durchgearbeitet wurden. Zahlreiche Studien zeigen, wie sich diese Verschwörung des Schweigens auf die Kinder übertragen hat. Die Kinder mussten ein emotionales Vakuum ausfüllen, dem sich die Überlebenden selbst nicht stellen konnten. So wurde eine Art doppelter Mauer zwischen den beiden Generationen errichtet. Die Eltern erzählen nicht und die Kinder fragen nicht. So beschreibt der israelische Psychologe Dan Ba'on in dem Buch »Die Last des Schweigens« im Jahr 1985 das deutsche Dilemma und spricht damit das an, was die sozialpsychologische Forschung heute die unbewussten Gefühlserbschaften des Nationalsozialismus nennt. Was der Vater schwieg, das kommt im Sohn zum Reden. Und oft fand ich den Sohn als des Vaters entblößtes Geheimnis. Friedrich Nietzsche. Die Professorin für Sozialpsychologie und Traumaexpertin Angela Moret fasst zusammen, wie das vergiftete Erbe der Täter in den Familien an die folgenden Generationen weitergegeben wird. Die transgenerationale Vererbung von Traumata besteht in der unbewussten Weitergabe von emotionalen Eindrücken und kognitiven Mustern, die in ihrer Destruktivität zu erschreckend waren, um psychisch integriert werden zu können. Die Beschämung durch ein Schuldeingeständnis wird als zu groß empfunden. Daher wird diese Schuld verharmlost, geleugnet oder Dritten zugeschrieben. Den Kindern vermitteln sich die abgewehrten und verleugneten Erfahrungen auf nonverbale Weise. Kinder sind von Geburt an sehr sensibel für unterschwellige Gefühlsbotschaften, die sich körpersprachlich, mimisch und szenisch vermitteln. Kinder oder Enkel, die keine Antworten auf ihre Fragen bekommen, müssen sich diese Antworten selbst konstruieren. Dies geschieht im unbewussten Reinszenieren der erahnten Schicksale und Verhaltensweisen der Eltern und Großeltern. Was die Sozialpsychologin hier analytisch beschreibt, hat der ungarisch-jüdische Psychoanalytiker Peter Pogani-Wendt selber schmerzhaft erlebt. Jede Erfahrung, die wir im Leben machen, hinterlässt Spuren. Im Gehirn, aber auch in der Seele sozusagen. Die sind emotional besetzt. Zum Beispiel meine Flucht aus Ungarn. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber später konnte ich bestimmte Gefühlszustände mit dieser Erfahrung, die ich selbst erlebt habe, in Verbindung bringen. Ja? Der Psychoanalytiker Warmik Volkan, der spricht von Time Collapse. Das heißt davon, dass Erfahrungen, die die Vorfahren gemacht haben, in den Kindern in der Weise unbewusst gelangen oder weitervermittelt werden, dass sich bei den Kindern so anfühlen, als wären sie selbst erlebt worden. Also die Vergangenheit und die Gegenwart fallen innerseelisch so zusammen, dass sich die Vergangenheit wie die Gegenwart anfühlt und es ist sehr schwer, emotional zu trennen. Aber auch schwer zu verarbeiten, weil es gibt keine eigene Erfahrung, mit der man das in Verbindung bringen kann. Das Vergangene ist nie tot. Es ist nicht einmal vergangen. William Faulkner. Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Nach der Ablehnung der Entlastungsprämie durch die Länderkammer hat der Bund der Steuerzahler die Koalition aufgefordert, die Pläne endgültig fallen zu lassen. Der Krisenbonus sollte einkassiert werden. Die meisten Betriebe könnten ihn ohnehin nicht auszahlen, sagte Verbandspräsident Holznagel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Gestern hatte der Bundesrat gegen die Entlastungsprämie gestimmt, die bereits vom Bundestag beschlossen worden war. Der Plan der Bundesregierung sah vor, Unternehmen durch die Gesetzesänderung die Möglichkeit zu geben, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Prämie von 1.000 Euro zu zahlen. Für die Länder und Kommunen wäre diese Prämie mit Einnahmeausfällen verbunden gewesen. Wirtschaftsverbände hatten ebenfalls Kritik geäußert. In der gesetzlichen Pflegeversicherung droht nach Angaben von Bundesgesundheitsministerin Warken in den kommenden beiden Jahren ein Defizit von mehr als 22,5 Milliarden Euro. 2027 werde mit mehr als 7,5 Milliarden Euro gerechnet, 2028 mit mehr als 15 Milliarden, sagte die CDU-Politikerin der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Die Ausgaben überstiegen seit Jahren die Einnahmen. Die derzeitige Entwicklung gefährde bereits die Zahlungsfähigkeit der Pflegekassen im laufenden Jahr. Warken betonte, es würden immer mehr Menschen als pflegebedürftig eingestuft, was aber nur zu einem kleinen Teil mit der demografischen Entwicklung zu erklären sei. Seit Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 habe sich die Zahl der Anspruchsberechtigten verdoppelt. Sie liege nun bei über 6 Millionen Menschen. Die Ministerin will Mitte Mai einen Gesetzentwurf für eine Pflegereform vorlegen. US-Präsident Trump hat für heute den Beginn einer dreitägigen Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine angekündigt. Der russische Staatschef Putin und der ukrainische Präsident Selenskyj hätten der Feuerpause sowie dem Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen zugestimmt, erklärte Trump in seinem Online-Dienst Truth Social. Sowohl Selenskyj als auch der Kreml bestätigten die Vereinbarung. Die russische Führung hatte bereits anlässlich der traditionellen Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland für Freitag und Samstag einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Dennoch gab es sowohl von Russland als auch von der Ukraine gegenseitige Angriffe. Nach wochenlangen Verhandlungen hat Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen vorerst das Mandat für die Bildung einer neuen Regierung verloren. Stattdessen darf nun der rechtsliberale Politiker Poulsen die Chancen für eine Koalition ausloten. König Frederik X. habe Poulsen gebeten, die Verhandlungen über die Bildung einer Regierung zu führen, teilte das dänische Königshaus mit. Poulsen, Chef der liberalen Partei, könnte nun eine Mitte-Rechts-Koalition anstreben. Bei der Parlamentswahl im März waren die Sozialdemokraten der bisherigen Regierungschefin Frederiksen trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft geworden. Bundesweit haben mehrere tausend Schüler gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht protestiert. In Berlin verlief ein Demonstrationszug vom Brandenburger Tor bis zur CDU-Zentrale. Die Polizei sprach von rund 1.200 Teilnehmern, die Veranstalter von 5.000. In Hamburg gingen nach Veranstalterangaben rund 6.000 Schüler auf die Straße statt in den Unterricht. Die Jugendlichen trugen Plakate mit der Aufschrift »Nicht unser Krieg« oder »Kein Mensch, kein Cent der Bundeswehr« bei sich. Auch in anderen Städten waren unter dem Motto Schulstreik gegen die Wehrpflicht Kundgebungen angekündigt. Das Gesetz über den Wehrdienst war zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Es sieht eine verpflichtende Musterung für junge Männer vor, die nach dem 1. Januar 2008 geboren wurden. Der Wehrdienst bleibt freiwillig, solange sich genügend Rekruten finden. Falls nicht, ist eine Wiedereinführung der Wehrpflicht möglich. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac sicherte sich damit am vorletzten Spieltag den Titel des Vizemeisters. Das Wetter in der Nacht teils wolkig, teils klar und meist trocken, örtlich Nebel. Anfangs an den Alpen und im Schwarzwald vereinzelte Schauer, 9 bis 2 Grad. Am Tag heiter, zwischen Weser und Oder, zeitweise wolkig, aber weitgehend trocken. Später über dem süddeutschen Bergland örtlich Schauer oder Gewitter. 16 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von »Die Last des Schweigens«, eine lange Nacht über späte Folgen der NS-Zeit. Von Burkhard Reinartz. Siehst du im Osten das Morgenrot, ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne. Wir halten zusammen auf Leben und Tod, am Kommen, was immer wir wollen. Das Marschlied »Volk ans Gewehr« wird zum ersten Mal auf einer Kundgebung im Berliner Sportpalast am 8. Januar 1932 von 150 Mitgliedern der SA-Standarte 7 vorgetragen. Bis zum Kriegsende war es ein beliebtes Lied der nationalsozialistischen Kriegspropaganda. Mein Großvater hat sich ja sehr früh schon den Nationalsozialisten angeschlossen. Er ging dann zu SA und konnte dann, nachdem er noch mal ganz als ordentlicher Soldat im Krieg, im Zweiten Weltkrieg in Frankreich stationiert war, seinen Traum erfüllen und wurde Diplomat in Anführungsstrichen. Er wurde der sogenannte Gesandte des Dritten Reichs in der Slowakei und wurde nach Bratislava bzw. Pressburg entsandt. Und dort war seine Aufgabe, das Dritte Reich zu vertreten, die nationalsozialistische Politik, die insbesondere bedeutete, die Slowaken, die in einem sozusagen pseudo-autonomen Status gegenüber dem Nazi-Regime standen, davon zu überzeugen, die NS-Politik umzusetzen. Und das hat praktisch bedeutet, ungefähr 65.000 slowakische Juden zu deportieren, fast überwiegend in die Todeslager und natürlich auch Sinti und Roma zu verfolgen, also die slowakischen Roma und den Aufstand, den es dann später gegen die NS-Herrschaft gab, niederzuschlagen. Also er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht, insbesondere der Ermordung der slowakischen Juden. Alexandra Senft, Journalistin und Vorstandsmitglied des Vereins für die intergenerationellen Folgen des Holocaust. Am 9. April 1937 findet in Stuttgart in einem großen Saal der Daimler-Benz AG ein feierlicher Kameradschaftsabend der SA statt. Es sprechen der Reichswirtschaftsführer und Generaldirektor von Daimler-Benz, Wilhelm Kissel, sowie der Führer der SA-Gruppe Südwest, Hans Elert Ludin. Ich freue mich herzlich, dass ich heute Gelegenheit habe, Sie hier zu begrüßen und gemeinsam mit Ihnen hier in Stuttgart das Dankopfer der SA zu eröffnen. Sie alle wissen, dass die SA seit ihrem Bestehen niemals an sich gedacht hat, dass sie niemals für sich allein gehandelt hat, sondern dass das ganze Denken und das ganze Fühlen der SA immer darauf ausgerichtet war, wie können wir unserem Führer und damit unserer Nation helfen und dienen. In diesen Tagen und Wochen schreitet das deutsche Volk zum Dankopfer der Nation. In den meisten Täterfamilien war es tabu, über die Verbrechen der Vorfahren zu sprechen. Nicht so bei den Ludins. Vordergründig jedenfalls erinnert sich Alexandra Senft, die Enkelin Hans Ludins. Es wurde in meiner Familie, in der Familie meiner Mutter, tatsächlich nie darüber geschwiegen, dass mein Großvater Hans Ludin ein Nationalsozialist gewesen ist. Darüber wurde durchaus offen gesprochen. Allerdings war das auch das sogenannte Beredeschweigen. Das heißt, es wurde sehr viel darüber geredet, aber letztendlich mit dem Ergebnis, dass er ein unschuldiger Nationalsozialist gewesen sei, einer, der die Juden, das muss man sich mal klar machen, diese Sprechweise ja nur in Arbeitslager geschickt hätte und nicht gewusst hätte, dass das Tötungsmaschinerien waren. Es ist aufgrund der Tatsache, dass mein Großvater 1947 in der Slowakei als Kriegsverbrecher gehängt wurde, dadurch hat er so einen Märtyrerstatus innerhalb der Familie bekommen. So war es tatsächlich so, dass das Andenken meines Großvaters, angeleitet von meiner Großmutter, bedingungslos geschützt werden musste. Und ganz bezeichnend finde ich, dass mein Großvater meiner Großmutter einen Abschiedsbrief aus der Haft schickte, in dem er ihr sagte: Du weißt ja, dass mein Herz gut ist, dass ich zu keiner schlechten Tat fähig bin. Der Versuch, den Mantel des Schweigens über die Taten ihres Großvaters zu legen, hat bei einem Mitglied der Familie nicht funktioniert. Bei Ludins ältester Tochter Erika, der Mutter von Alexandra Senft. Diese Gewalt, die ihr Vater ausgeübt hat, die hat sie letztendlich nicht verarbeiten können und hat sie dann in gewisser selbstdestruktiver Weise dann gegen sich selber gerichtet. Meine Mutter war 14 Jahre alt, als ihr Vater gehängt wurde. Als er mit der Todesstrafe bestraft wurde, hat man natürlich damals keinerlei psychologische Betreuung gehabt. Meine Mutter war im Internat, durfte einen Tag nicht in den Unterricht und dann ging es wieder zum Alltag über. Das heißt, sie muss eigentlich traumatisiert gewesen sein. Hinzu kam aber auch, dass natürlich niemand in ihrer Umgebung sie eigentlich aufgeklärt hat, warum er als Kriegsverbrecher hingerichtet worden war. Und das Dilemma zwischen diesen wirklich sich widersprechenden Emotionen des Kriegsverbrechers einerseits und des geliebten Vaters andererseits, dieses Dilemma hat sie nie lösen können. Daran ist sie, meine ich, ziemlich sicher komplett zerbrochen. Ich habe noch bei der Beerdigung meiner Mutter am Grab eine Rede formuliert und gehalten gehabt, in der ich schon bereits einen Zusammenhang herstellte zwischen dem frühzeitigen Tod meiner Mutter und dem Kriegsverbrecher Hans Ludin, ihrem Vater. Das wurde teilweise recht empört von Familienmitgliedern aufgenommen. Aber ich hatte kistenweise Material, was meine Mutter, meinem Bruder und mir hinterlassen hat. Und als ich mich an diese Kisten machte, fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Und als ich die Kisten öffnete und begann, diese Briefe zu lesen, habe ich eigentlich zunehmend einen Schrecken bekommen. Und da war dann so ein Punkt, an dem ich dachte, jetzt musst du daran, Alexandra. Du musst jetzt das Schweigen brechen. Kindheit und Jugend mit ihrer depressiven Mutter haben bei Alexandra Senft Spuren hinterlassen. Ich denke, bei mir war natürlich irgendwie auch ein Deckel drauf, weil ich mit einer depressiven Mutter aufgewachsen bin, die auch sehr instabil war und mit der ich eben über ihren Vater und die Vergangenheit gar nicht sprechen konnte. Und meine Mutter konnte dann irgendwann auch als Mutter gar nicht mehr funktionieren, sodass das passierte, was sehr oft in den Familien von Nachkommen passiert. Ich wurde eigentlich eher die Mutter meiner Mutter und nicht andersherum. Ich war mehr damit beschäftigt, die Bedürfnisse meiner Mutter zu stillen, was natürlich ein Akt der Unmöglichkeit war, anstatt mich um meine eigenen Bedürfnisse als Kind und Jugendliche zu kümmern. Wenn Alexandra Senft die dramatische Geschichte ihrer Vorfahren erzählt, zeigen sich darin typische Muster der intergenerationellen Weitergabe von Gefühlserbschaften des Nationalsozialismus, wie sie in vielen deutschen Nachkriegsfamilien aufgetreten sind. Ich habe die Geschichte meiner Mutter aufgeschrieben, weil sie exemplarisch ist. Natürlich war ihr Vater ein sehr hochrangiger Nazi, aber das, was sie erlebt hat und was ich daraufhin auch in der Familie erlebt habe, das kennen ganz, ganz viele TäterInnen, Kinder und Nachkommen. Das ist absolut weit verbreitet, nämlich auch die Schuld- und Schamgefühle, die man als Kind eines Täters empfindet. Die Angst, dass das auffliegt, dass man als Schande betrachtet wird. Es gibt unglaublich viele Gefühle, die das mit sich bringt, wenn in der Familie geschwiegen wird und die Verbrechen und Taten der Vorfahren verleugnet werden, weil atmosphärisch bleibt das ja im Raum. Im Laufe ihrer Aufarbeitung hätte sich das Verhältnis zu ihrem Großvater und zu ihrer Großmutter stark verändert, erzählt die Enkelin. Ich bin, wie gesagt, damit aufgewachsen, im Wissen, dass mein Großvater ein Nazi gewesen war. Und das habe ich immer abgelehnt und verachtet. Tatsächlich ist es aber so, dass ich diesen Großvater ja nie kennengelernt habe. Das heißt, es war für mich auch sehr einfach, sag ich mal, ihn emotional sehr weit von mir wegzuschieben. Was meine Mutter nicht konnte, weil sie ihren Vater natürlich noch sehr klar und deutlich in Erinnerung hatte. Wie wäre das eigentlich gewesen, wenn er nicht gehängt worden wäre und ich hätte als Kind auf seinem Schoß gesessen, hätte mit ihm gespielt, hätte vielleicht eine liebevolle Beziehung zu ihm aufgebaut. Ich habe versucht, nicht meinerseits destruktiv darauf zu reagieren und zu sagen, dass ich jetzt meine Großeltern hasse. Aber dennoch sage ich ganz klar, dass mein Großvater sich ganz furchtbar schuldig gemacht hat. Die Schwierigkeit, in Familien aufzuwachsen, in denen das Schweigen vorherrscht, ist ja auch, dass man seine Angehörigen liebt oder lieben will oder zumindest zu ihnen aufschauen können möchte als Vorbilder. Das sagen wir mit der Muttermilch auf, das Gefühl innerlicher Loyalität zu denen, die uns am nächsten stehen. Aber wie geht man denn damit um, wenn man weiß, dass Verwandte, Angehörige etwas Schlimmes getan haben, vielleicht sogar Verbrechen begangen? Ist es dann gerechtfertigt und richtig, die Loyalität zur Familie zu brechen? Ich habe das getan, weil ich gemerkt habe, ich werde zur Komplizin, wenn ich weiter mitschweige und vertusche, was mein Großvater getan hat. Und um der Harmonie willen will ich nicht weiter mitlügen. 1949 kommt die heute fast vergessene Allensbach-Studie über die Nachwirkungen des Nationalsozialismus zu einem schockierenden Ergebnis. Auf die Frage, halten Sie den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die schlecht ausgeführt wurde, antworten 65% der ehemaligen NSDAP-Mitglieder mit Ja. Der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, nur bei den Juden sei man etwas zu weit gegangen. 49%, fast die Hälfte der Deutschen, waren der gleichen Meinung. 2018, fast 70 Jahre später, glauben in der MEMO-Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltstudien der Universität Bielefeld nur 18% der Befragten, unter ihren Vorfahren könnten Nazis gewesen sein. Ebenfalls 18% gaben an, ihre Vorfahren hätten den Opfern geholfen, zum Beispiel Juden versteckt. Faktisch war es nicht einmal 1%. 2020 meinten in einer repräsentativen Umfrage der Wochenzeitung Zeit sogar, dass 80% ihrer Vorfahren Regimegegner waren. Lediglich 10% sprechen von einer möglichen Täterschaft ihrer Angehörigen in der NS-Zeit. Und nur 2% glauben, in ihrer Familie hätte es eingefleischte Anhänger Hitlers gegeben. Ja, mein Name ist Peter Pogani-Venent. Ich bin ärztlicher Psychotherapeut in Köln und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit den transgenerationellen Folgen von Krieg und Holocaust, weil ich selbst Nachkomme von jüdisch-ungarischen Holocaust-Überlebende bin und mit dieser Thematik im Grunde genommen schon seit meiner Geburt konfrontiert worden bin. Meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters, sind umgebracht worden. Er selbst war als 18-Jähriger in ein Arbeitslager nach dem Abitur 1944 in Bor in Jugoslawien. Und nachdem die Partisanen ein halbes Jahr später das Lager befreit haben, ist er wieder zurückgegangen nach Ungarn. Und da fand er seine Eltern nicht mehr am Leben und blieb mit einer Großmutter alleine. Während meine Mutter überlebt hat, indem sie sich mit ihren Eltern und Schwester sich auf dem Land versteckt haben. Ich bin selbst ja noch in Ungarn geboren, 1954. Und 1956 gab es in Ungarn einen Aufstand gegen die kommunistische Regierung. Und während des Aufstands bin ich als Zweijährige mit meinen Eltern und auch Großeltern aus Ungarn geflohen. Damals sind wir dann nach Chile gegangen, weil da ein Teil unserer Familie schon aus den 1920er Jahren schon dort waren. Und wir sind nach Chile gegangen, wo ich dann groß geworden bin. Als 1970 Salvador Allende Präsident wird, befürchten die Eltern, dass sie die gleichen Probleme bekommen würden wie in Ungarn. Deshalb beschließen sie, Chile zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen. Ausgerechnet nach Deutschland, ins Land der Nationalsozialisten, von denen Peter Pogani-Wendts Großeltern und viele Verwandte ermordet wurden. Es gibt äußere Gründe, weil mein Vater Deutsch sprechen konnte. Er war Arzt und er konnte mit seinem ungarischen Titel direkt hier in Deutschland arbeiten. Aber es ist ihm nicht leicht gefallen, also emotional nicht leicht gefallen, hierher zu kommen. Und meine Eltern haben am Anfang vor allem versteckt, dass sie Juden sind. Und ich frage mich heute, warum wirklich wir nach Deutschland gekommen sind. Ein bisschen kommt es mir so vor wie zurück in die Höhle des Löwens. Ja. Wenn der Psychotherapeut seine Lebensgeschichte erzählt, wird deutlich, wie sich in der Geschichte einer einzigen Familie eine historische Konstellation wie in einem Brennglas konzentrieren kann. Ich habe meine Großeltern gar nicht erst kennenlernen können. Aber zu diesem Schmerz kam der Schmerz meiner Eltern. Ja, den Schmerz meines Vaters, der seine Eltern verloren hat. Er wusste nicht einmal, wie sie umgekommen sind, wer sie umgebracht hat, sondern er kam selbst aus einer schrecklichen Situation vom Arbeitslager und dann findet er seine Eltern nicht. Ein Cousin von ihm hat mir einmal erzählt, wie mein Vater, das war im Winter, muss ungefähr Januar 1945 gewesen sein, er kam nach Budapest und ist durch die Donaubrücken gelaufen und hat ins Wasser geschaut, was gefroren war und volle Leichen. Das muss man sich ja vorstellen, nicht? Weil die Juden einfach in die Donau erschossen wurden und hat nach seinen Eltern gesucht. Wenn man sich das vorstellt, wie schmerzlich das für eine 18-Jährige gewesen sein muss, und mit diesem Schmerz ist er nie fertig geworden. Und das ist der Schmerz, was ich als Kind schon in mir praktisch aufgenommen habe. Der Holocaust, die Verfolgung, war ja nicht nur eine traumatisierende oder traumatische Situation, wie man das vielleicht erleben kann, wenn jemand überfallen wird, sondern es war eine kumulative Traumatisierung. Das heißt, es gab über viele Jahre sehr viele Situationen, die jede für sich traumatisierend war. Und die sammelte sich ja, im Laufe bei manchen über 10 Jahre. Verfolgung und Verluste und so weiter. Und das war für die meisten Holocaust-Überlebende hinterher kaum zu bewältigen, kaum zu verarbeiten. Und das haben sie unbewusst natürlich an ihre Kinder weitergegeben, diesen Schmerz, diese Trauer, die Ängste. Für den Überlebenden gibt es nur eine Sache, die schlimmer ist als das Sterben im Konzentrationslager. Die Erinnerung an das Leben im Konzentrationslager. Elie Wiesel, rumänischer Schriftsteller und Überlebender des Holocaust. Nachkommen von Verfolgten und Opfern tragen schwer und meist ein Leben lang an den Folgen. Peter Pogani-Wendt gelingt es durch seine Ausbildung als Psychoanalytiker und jahrelange persönliche Therapie, die Geschichte seiner Familie aus zwei Perspektiven zu erzählen. Einmal als traumatisiertes Opfer der nationalsozialistischen Täter und gleichzeitig aus der sozialpsychologischen Sicht des Therapeuten, der die intergenerationelle Weitergabe von Traumata am eigenen Leib erlebt hat. Ich habe sehr früh die Trauer meines Vaters über seine Augen gelesen, ohne dass ich das natürlich in Worte fassen konnte. Aber die traurigen Augen meines Vaters haben in mir immer eine schwere, eine traurige Stimmung erzeugt. Und ich wollte immer ein artiges Kind sein, ein Kind, das dem Vater Freude macht. Und dadurch habe ich versucht, ihm diese Schmerz, diese Trauer abzunehmen. Was natürlich mir nicht gelingen konnte. Seine Trauer, das war die einzige Möglichkeit, in Verbindung mit seinen Eltern zu bleiben. Nur er hätte den Verlust seiner Eltern betrauern können. Eine derartige Familiendynamik überfordert jedes Kind. Bei Peter Pogani-Wendt zeigten sich schon in der Kindheit und später auch als Erwachsener psychische Belastungssymptome. Die Ursachen blieben ihm lange Zeit verborgen. Ich hatte als Kind häufig viel Angst. Ich war selber manchmal unglücklich, fühlte mich alleine, fühlte mich traurig. Natürlich konnte ich das als Kind nicht mit diesen Dingen in Verbindung bringen. Ja? Auf der anderen Seite haben meine Eltern sich sicherlich bemüht, gute Eltern zu mir zu sein. Was aber auf der anderen Seite nicht immer so einfach für sie war, eben aufgrund ihres emotionalen Zustandes. Und alles das habe ich natürlich in mir als Kind gespürt, ohne dass ich das irgendwie orten konnte. Ich hatte einige Zeit mit depressiven Verstimmungen zu tun, die ich lange gebraucht habe, zu überwinden, halbwegs zu überwinden. Wir Geretteten. Immer noch essen an uns die Würmer der Angst. Unser Gestirn ist vergraben im Staub. Wir Geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne. Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Die Dichterin Nelly Sachs. Wenn Kinder unter halbwegs gesunden Bedingungen aufwachsen, entsteht ein Urvertrauen, das sie in die Lage versetzt, auch mit schwierigen Herausforderungen umzugehen. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Eltern ihnen schon früh Sicherheit vermitteln. Wenn Eltern aufgrund ihrer Verfolgungserfahrungen das eigene Vertrauen in die Welt verloren haben, können sie ihren Kindern kein Vertrauen weitergeben, weil sie selbst voller Angst sind. Manche Holocaust-Überlebende vermitteln den Kindern das Gefühl, ja, die Welt ist im Grunde genommen wie ein Konzentrationslager. Es ist gefährlich. Und das verhindert, dass die Kinder eine eigene, autonome Identität entwickeln können. Ich habe versucht, meine Mutter immer von ihren Ängsten zu beruhigen, ja? Was aber eine Verkehrung der Rollen ist. Auf der einen Seite versuchen sie, die Eltern zu beruhigen, aber auf der anderen Seite brauchen sie selber Fürsorglichkeit. Ja? Und das ist, was ich meine, mit einem Doppelleben, was die Kinder führen. Einmal in der Welt der Eltern, in der vergangenen Verfolgung und in der eigenen Welt, wo sie versuchen, sich selber zu autonomen Menschen zu entwickeln. Anhand meiner eigenen Geschichte und indem ich später das reflektieren konnte, was mit mir als Kind passiert ist, habe ich verstehen können, wie transgenerationelle Weitergabe, wie die Mechanismen funktionieren, wie das schon sehr früh über den Blick der Mutter, über den Blick des Vaters, der traurige Blick zum Beispiel oder der ängstliche Blick. Erst durch die Fragen seiner kleinen Tochter hat der Therapeut in der Tiefe verstanden, wie sich die Weitergabe von Traumata durch die Generationen hindurch vollzieht. Als sie Kind war, so um die, ich glaube, 6, 7 Jahre, saßen wir beim Frühstück. Und dann plötzlich, ich habe die Zeitung gelesen und sie sagt zu mir, Papa, warum guckst du so traurig? Ich fühlte mich ja nicht traurig, habe gesagt, nee, ich bin nicht traurig und habe dem keine Bedeutung gegeben. Aber so eine Woche später fragte sie mich wieder, warum guckst du so traurig? Und dann habe ich plötzlich gemerkt oder mich erinnert, dass ich meinen Vater auch so traurig gesehen habe in seinen Augen. Aber ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, warum er so traurig schaut. Das war nie ein Thema. Und stattdessen habe ich seine Traurigkeit übernommen, in mir. So nach dem Motto, ein bisschen magisch gedacht als Kind, wenn ich es in mir habe, dann braucht mein Vater das nicht zu haben, was natürlich nicht funktioniert hat. Aber meine Tochter, indem sie das angesprochen hat, sie konnte das bei mir lassen. Sie musste es nicht übernehmen, sondern und indem ich das bei mir selber erkannt habe, ja, und geortet habe, brauchte ich sie vielleicht zumindest nicht in der gleichen Weise weiterzugeben. Wie bei den meisten Jugendlichen ist das Thema Nationalsozialismus auch bei der 30-jährigen Nicola Kuhle zuerst im Schulunterricht aufgetaucht. Nach meinem Abitur bin ich nach Israel gegangen. Ich habe einen Onkel, der dort nach Israel geheiratet hat. Und ich war plötzlich mit Menschen konfrontiert, die mich gefragt haben, was ich für eine Familiengeschichte habe. Und in dem Kontext habe ich dann später Seminare mitgemacht, Dialogseminare. Und innerhalb von diesen Dialogseminaren bin ich als Deutsche in so einer deutschen Position sozusagen mit israelischen Menschen in Kontakt gekommen, in dem das genau dann Thema war, wer bin ich eigentlich da drin? Nicht, was hat Deutschland damit gemacht und was ist die Geschichte, die ich vielleicht damals aus dem Geschichtsunterricht runterbeten konnte, sondern wer bin ich eigentlich da drin? Und da ist mir bewusst geworden, was für ein Vakuum da eigentlich in mir auf einer emotionalen Ebene herrscht, aber auch auf einer Wissensebene, was meine eigenen Großeltern und Urgroßeltern eigentlich in der Zeit tatsächlich erlebt und auch getan haben. Also das, was mich am ehesten geschockt hat, ist, da ist so eine Art von Taubheit in mir. Zurück in Deutschland nimmt die junge Frau weiter an Dialoggruppen zu Fragen des Nationalsozialismus teil, mit weitreichenden Folgen. Da habe ich das eigentlich in so einer ganz großen Schärfe gemerkt, auch im Kontrast zu dem, was ich von anderen Menschen gehört habe, auch von Israelis und Israelinnen, wie sie von ihrer Geschichte erzählt haben und was das eigentlich in mir macht oder auch eben nicht macht. Und das war erschreckend für mich. Also diese Taubheit, die habe ich damals so im Kontrast gespürt und mittlerweile hat sich da auch einiges verändert. Und wenn ich heute jetzt solche Filme schaue, in der Zeitzeugen darüber sprechen, dann kommen da alle möglichen Emotionen in mir hoch. Von großer Wut, von großer Bestürzung, von großer Ambivalenz und sicherlich, und das ist auch das Gefühl, was vielleicht sogar am stärksten ist, ist natürlich Schuld und Scham. Es liegt auf der Hand, dass Menschen von heute keine Schuld an den Verbrechen im NS-Staat haben. Und doch wirkt die Vergangenheit in einer Art Zeitsprung in die Psyche der Gegenwartsmenschen hinein. Auch Nicola Kuhle kennt das nur zu gut. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es eine Seite in mir gibt, die sich persönlich schuldig fühlt. Und rational kann ich diese Schuld auch sofern gut verstehen, dass ich 20 Jahre alt werden musste oder sowas, bevor ich darauf überhaupt gekommen bin, dass das eine Schuld in meiner Gruppenzugehörigkeit als Deutsche gibt. Ich habe mich viel mit Gewalt in der Welt auseinandergesetzt, aber gar nicht so sehr, was diese Gewalt in mir selbst und innerhalb meiner eigenen Identität bedeutet. Wenn Menschen die gleiche Erziehung genossen haben wie ich, die gleichen Worte sprechen wie ich und gleiche Bücher, gleiche Musik, gleiche Gemälde lieben wie ich, wenn diese Menschen keineswegs gesichert sind vor der Möglichkeit, Unmenschen zu werden und Dinge zu tun, die wir den Menschen unserer Zeit, ausgenommen die pathologischen Einzelfälle, nicht zugetraut hätten. Woher nehme ich dann die Zuversicht, dass ich davor gesichert sei? Max Frisch, 1946. Nicola Kuhle begibt sich auf die Suche, um ihre innere Lücke, wie sie es nennt, zu füllen. Sie hört Podcasts, liest Bücher, schaut im Fernsehen Dokumentationen und sucht den Kontakt zu Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, ihre eigene Familiengeschichte zu erforschen, und stößt schnell auf den Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des Holocaust, ehemals PAK e.V., mit seinem Mitgründer Peter Pogani-Wendt. Als ich von dem PAK dann gehört habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass dort genau dieses Ziel verfolgt wird, was ich in dem Moment auch hatte. So eine diffuse Art von Schweigen in ein Sprechen und in einen Dialog zu bringen und Menschen einen Raum zu bieten, in der sie im Austausch sich selbst und ihre Familiengeschichte erforschen können. Also in diesen Gruppen zu sein und mit den Geschichten konfrontiert zu werden, auch von den Nachfahren der Überlebenden, das ist auf jeden Fall Arbeit, innere Arbeit. Ich glaube, dass wir diese aktive Erinnerungsarbeit unbedingt brauchen. Die Gedenkrituale, ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich die gar nicht besonders mitbekomme. Also ich habe gar nicht so viele in meiner konkreten Erinnerung. Das ist auf jeden Fall nichts, was bei mir hängen bleibt und was mich da abholt in meinem eigenen Bestreben zu erinnern oder aufzuarbeiten. Nein. Ich würde mal sagen, dass alle Anstrengungen, die es in der politisch-historischen Bildung gegeben hat, offensichtlich nicht ausgereicht haben dafür, dass eine Partei, die rechtsextreme Inhalte vertritt, die völkische Ansichten vertritt, die Ausgrenzungsorientierung vertritt, immer weiter erfolgreich wird. Also die Beschäftigung mit der Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus kann nur den Sinn haben, zu verstehen, wie unter scheinbar ganz friedfertigen, normalen Bedingungen Gewaltprozesse, Gewaltbereitschaften, Ausgrenzungsbereitschaften entstehen. Der Sozialpsychologe Harald Welzer. Es nützt überhaupt nichts, dauernd zu sagen, das darf nie wieder geschehen, ohne zu sehen, welche sozialpsychologischen Prozesse von Ausgrenzung, von Diffamierung von Minderheiten, von Wortgebrauch, die Menschen diskriminiert und sowas, auch in der Gegenwart, gerade bei jungen Menschen, in den Schulen, in den sozialen Netzwerken stattfindet. Das heißt, das Lernen aus der Geschichte ist vollkommen sinnfrei, wenn es nicht dazu dient, Bezüge in die Gegenwart herzustellen. Und der Lerneffekt soll ja der sein, dass Menschen Demokraten, Demokratinnen bleiben, dass sie das Recht verteidigen und dass sie Minderheiten schützen. Das ist die ganze Aufgabe. Ansonsten ist der ganze Geschichtsunterricht und die Erinnerungskultur vollkommen sinnlos. Also ich glaube, meine Vorstellung von einem zeitgemäßen Gedenken schließt vor allem alle Menschen ein. Das heißt, es hat so ein demokratisches Element. Es ist nicht die Aufgabe nur von Schulen, von Gedenkstätten, auch von Menschen, die in der Politik arbeiten. Alle Menschen müssen begreifen, dass sie da eine Art Korrektiv sind im Gedenken. Und da ist auch das, was mein Ziel mit meiner Arbeit ist, ne? Dass Menschen hoffentlich dann, wenn sie Gedenkveranstaltungen oder wenn sie Dokumentationen sehen oder auf Instagram irgendwelche Posts sehen, dass sie wissen, was wird dort erzählt, warum, von welchem Absender, mit welcher Absicht und was wird deswegen vielleicht auch nicht erzählt. Und zu dieser privaten Beschäftigung gehört aber auch, dass man die Frage beantworten kann, was war eigentlich in der eigenen Familienbiografie, aber auch, was war vor der eigenen Haustüre, was hat da stattgefunden. Susanne Siegert, Podcasterin und Bloggerin, die 2025 ihre Gedanken in dem Buch Gedenken, Andersdenken zusammengefasst hat. Auf Instagram und vor allem auf TikTok haben ihre Beiträge über den Nationalsozialismus über 400.000 junge Follower zwischen 15 und 28 Jahren. In der Debatte um die offizielle deutsche Erinnerungskultur taucht in letzter Zeit ein provokanter Begriff auf: Gedächtnistheater. Ein Begriff, den auch Susanne Siegert gerne benutzt. Gedächtnistheater ist ja kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe. Der ist eben von einem jüdischen Soziologen. Und als ich zum ersten Mal von diesem Begriff von Gedächtnistheater gelesen habe, fand ich das einfach sehr, sehr treffend. Und es hat viel erklärt, was ich bisher so hatte als Störgefühl. Einfach zu merken, dass Gedenken schon inszeniert wird wie ein Theater. Wir haben entsprechende Bühnen, wovon Social Media bestimmt eine ist. Wir haben Akteurinnen und Darstellerinnen auf der Bühne. Wir haben Spielzeiten, zum Beispiel vor allem zu Gedenktagen. Wir haben diese Skripte. Und ich glaube, dass wenn man das dann weiter spielt, diese Metapher vom Theater, dann merkt man, okay, das ist ein Theater, wird es wahrscheinlich auch bleiben, aber es geht dann eben darum, dass man andere Spielzeiten, andere Bühnen, andere Akteurinnen zulässt und dass man eben vor allem Juden und Jüdinnen vor allem oder auch Angehörige von anderen verfolgten Gruppen zu Akteuren macht. Aber ich glaube, es geht eben darum, was macht man jenseits von diesen Ritualen. Susanne Siegert produziert Videos, die zwischen einer Minute und eineinhalb Minuten dauern. In ihren Kurzvideos geht es oft um Themen, die auf den ersten Blick gar nicht spektakulär wirken, aber enorme Resonanz bei ihren jungen Followern haben. Das sind Themen wie Menstruation bei weiblichen KZ-Häftlingen, die Wachhunde der SS oder nicht so bekannte Opfergruppen, nicht so bekannte Massaker, nicht so bekannte Tatorte. Sie spricht nicht über die Entwicklung von Auschwitz vom Tag 1 bis zur heutigen Gedenkstätte, sondern über besondere Aspekte wie einen Tag in der Lagergeschichte oder über einen ungewöhnlichen Häftling. Von meinem Vater weiß ich, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt in seiner Kindheit geheißen hat, der Vater sei jetzt bei der Polizei. Und diese Polizei war aller Annahme nach der Sicherheitsdienst der SS. Und mein Vater hat weiter ihm erzählt, dass mein Großvater in der sogenannten Partisanenbekämpfung tätig gewesen sei. Und dass dann zu Hause am Küchentisch Prahlereien der Kollegen des Vaters stattgefunden haben. was sie mit den Partisanen alles angerichtet haben. Und es müssen eben grausige Geschichten gewesen sein, wobei mein Vater sie nicht im Detail erinnern konnte. Aber er konnte anderes erinnern, zum Beispiel, dass er vom Vater verprügelt worden ist, wenn er als sein Sohn auf der Straße einen Offizier nicht korrekt genug gegrüßt hätte. Und das sind so zwei Details, die der Vater aus der Kindheit mit dem Großvater weiß. Kindheitserinnerungen, die Armin Zemanns Vater, den Sohn des Nazi-Großvaters, in den Kriegsjahren belastet haben. Wenn mein Vater davon erzählt hat, würde ich sagen, er war bedrückt. Und dazu, denke ich, passt, dass mein Vater als Kind durchaus sehr nationalsozialistisch identifiziert war. Er war im Kriegsende 10 und er war damals eben zu jung für die Hitlerjugend. Und er hat sich aber immer sehnlichst eine HJ-Uniform gewünscht, die es aber dann nicht mehr gab aufgrund des Kriegsfortschrittes. Die zweite Erzählung dazu ist, er hat geweint am Volksempfänger, als die Nachricht kam, dass Hitler gestorben ist. Also insofern war er sehr identifiziert, sowohl mit seinem Vater als auch mit dem Nationalsozialismus, und hat aber später den Abstand gewonnen. Soweit ich weiß, ist mein Großvater für seine Taten und für seine Beteiligung an den Verbrechen nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Mein Großvater hat in Karlsruhe damals gelebt mit neuer Familie und er war wieder im Beamtendienst, und zwar in der Gerichtsbarkeit. Was für Armin Zemann-Kaspari dafür spricht, dass es wahrscheinlich keinen Prozess gegen den Großvater gegeben hat. Auch seine Nachforschungen über dessen Geschichte während des Krieges haben bis jetzt wenig Neues ergeben. So bleiben für ihn die glaubwürdigen Erzählungen seines Vaters, dass sein Opa ein überzeugter Nazi war und im ehemaligen Jugoslawien etliche Menschen erschossen hätte. Was der Psychoanalytiker allerdings seit Jahren als massive Gefühlsbotschaft der Taten seines Großvaters erlebt, spielt sich unterhalb des rationalen Tagesbewusstseins ab. Das vielleicht unmittelbarste und drastischste ist, dass ich ab und zu Träume habe, die von grausamsten Gewaltgeschehen geprägt sind und ich mir überhaupt nicht erklären kann, woher diese grausamen Träume kommen, die ich da habe. Dazugehöriges Phänomen ist, dass ich selten, aber doch immer wieder offenbar nachts schreiend aufwache, beziehungsweise anscheinend vor Angst wimmere. Das erzählt mir meine Frau, die mich dann manchmal aufweckt, um mich sozusagen aus diesen Zuständen zu erlösen. Und diese Zustände, die ich jetzt am eigenen Leib erlebe, die hat wohl auch mein Vater so gehabt, vor allem im späteren Lebensalter dann, als er dann nicht mehr so in Arbeit und in Funktion war. Er ist also im Alter einfach auch sehr depressiv geworden. Und ich denke, diese Linie dieser Symptome ist schon sehr überzeugend, dass das etwas mit den damaligen Ereignissen zu tun gehabt haben muss. Ich kann das definitiv nicht sagen, ob es richtiggehend Kriegsszenen sind, aber es sind Folterszenen auf jeden Fall dabei. Also wo es explizit irgendwie darum geht, dass jemand gefoltert wird in grausamster Art und Weise. Ja, das ist auch wirklich nach dem Erwachen auch erst immer schon schwierig für mich, da wieder zu mir zu kommen und mir zu vergegenwärtigen, dass das jetzt einfach nur ein Traum war. Also nur in Anführungszeichen, ja. Der Psychoanalytiker hat 2025 an einem folgenreichen Workshop teilgenommen, bei dem es darum ging, sich in einem Rollenspiel in die Position eines Nazitäters zu versetzen und als dieser Täter ein Interview in der Gruppe zu geben. Dazu haben die Teilnehmer des Workshops real existierende Täter als Personen genannt bekommen. Zeman Kaspari bekam die Rolle des Hauptmanns der Schutzpolizei Paul Salliter zugeteilt, der die Aufgabe hatte, eine Judendeportation von Düsseldorf ins lettländische Riga zu organisieren. In der Vorbereitung auf diese Rolle habe ich, wie es so meine Art ist, mich sorgfältig vorbereitet, weil ich eben Aufgaben gut erfüllen möchte und habe dann eigenständig noch im Internet recherchiert, was es mit diesem Paul Salliter auf sich hat, und bin dann auf ein Dokument von Yad Vashem gestoßen, in dem genau dieser Deportationszug Gegenstand ist und wo dieser Bericht, den Paul Salliter im Nachgang zu dieser Deportation angefertigt hat, nachzulesen war, und dass dieser Bericht dann begleitend kommentiert war von einer Überlebenden dieser Deportation. Und ich habe Fragen gestellt bekommen, an welche Ereignisse ich mich erinnere und wie es mir damals eben ging. Und ich erzählte von den Schwierigkeiten, die ich da hatte mit diesem Zug. Und während ich dieses Interview gebe, erschrecke ich plötzlich, weil ich gemerkt habe, dass ich unwissend und unabsichtlich im Grunde das Gleiche gemacht habe, was Paul Salliter gemacht hat, nämlich meine Aufgabe gut zu erfüllen. Und da kamen ihm dann Juden, die sterben, leider völlig in die Quere. Und die haben ihn einfach gestört. Bericht von Paul Salliter, Hauptmann der Schutzpolizei, und Erinnerungen der Überlebenden Hilde Schirmen. Vorbereitung des Transports. Der für den 11.12.1941 vorgesehene Judentransport umfasste 1007 Juden aus den Städten Duisburg, Krefeld, mehreren kleinen Städten und Landgemeinden. Düsseldorf war nur mit 19 Juden vertreten. Der Transport setzte sich aus Juden beiderlei Geschlechts und verschiedenen Alters zusammen. Vom Säugling bis zum 65-jährigen Mann. Der nächste Winter, das war mein Winter. Da haben die Deportationen angefangen. Und so sind wir am 10. Dezember 1941 in den Zug gestiegen. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich meinen Vater hab weinen sehen. Mein Mann hieß Kurt Winter. Mit seiner Familie bin ich deportiert worden. Wir kamen an in Düsseldorf. Es war schon Dämmerung. Wir mussten aussteigen und zu Fuß zum Schlachthof gehen. Und da wurden wir gesammelt. Und damals habe ich gesehen, wie die Leute zugeschaut haben. Sie sind nicht auf die Straße gekommen. Sie haben hinter den Fenstern zugesehen. Ich habe die Vorhänge gesehen, wie sie sich bewegt haben. So kann keiner sagen, dass er nicht gewusst hat, was passiert ist. Natürlich haben sie uns gesehen. Wir waren über 1000 Menschen. Die Ablassung des Transportes war für 9.30 Uhr vorgesehen, weshalb die Juden bereits ab 4 Uhr an der Verladerampe zur Verladung bereitgestellt waren. Die Reichsbahn konnte jedoch den Sonderzug angeblich wegen Personalmangels nicht so früh zusammenstellen, so dass mit der Einladung der Juden erst gegen 9 Uhr früh begonnen werden konnte. Das Einladen wurde, da die Reichsbahn auf eine möglichst fahrplanmäßige Ablassung des Zuges drängte, mit der größten Hast vorgenommen. Beim ersten Morgengrauen ging es los. Da sind wir rausgetrieben worden auf eine Rampe und der Zug ist nicht gekommen. Es war bitterkalt. Und wir haben gestanden und gestanden. Von 4 Uhr morgens bis ungefähr 9 Uhr. Dann sind wir eingeladen worden. Einer hat die Bewachung gefragt, die SS-Leute gefragt, wann kommt der Zug? Und sie haben einen Knüppel rausgenommen und haben so lange auf ihn geschlagen, bis er da liegen geblieben ist. Das war unser erster Toter. Damit fing es an. Also, was ich in dem Interview unter anderem gesagt habe, ist, lasst mich mit diesem sterbenden Mädchen in Ruhe. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und Grundlage dieser Aussage war, dass ein Mädchen geblutet hat im Waggon. Und ich hatte als Paul Saliter vorher schon erlebt, wie andere Juden versucht haben, sich sterbend zu stellen und damit den Transport aufzuhalten. Das hat mich einfach geärgert, dass ich da in der Erfüllung einer Aufgabe gehindert werde. Also zunächst bin ich einfach mal sehr erschrocken. Geholfen hat mir dabei dann aber eben, dass die anderen Teilnehmer des Workshops ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, dass sie eben in dieser Rolle, in der sie sind, plötzlich etwas machen oder tun, was ihnen selber eigentlich fremd ist. Besonders, weil das Erleben da so authentisch war, hat mir dann klar gemacht, dass im Nationalsozialismus einfach aus ganz normalen Menschen Täter wurden, und zwar ziemlich schnell, gerade angesichts der aktuellen politischen Situation, halte ich das für wichtig, sich selber quasi nicht als geborener Demokrat zu verstehen. Also die Demokratie ist uns weder in die Gene noch in unsere Geschichte gelegt worden, sondern die Demokratie ist ein Projekt, das im Grunde dauernder Arbeit bedarf. Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. Nach den jüngsten militärischen Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran hat Katar die Kriegsparteien aufgerufen, sich auf neue Vermittlungsbemühungen einzulassen. Das habe Ministerpräsident Al-Thani bei einem Treffen mit US-Vizepräsident Vance in Washington betont, teilte das katarische Außenministerium auf der Plattform X mit. Die Verhandlungen könnten zu einem umfassenden Abkommen für dauerhaften Frieden in der Region führen, hieß es weiter. Das US-Militär griff zuletzt nach eigener Darstellung zwei unbeladene Öltanker an, die versucht hätten, einen iranischen Hafen anzulaufen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten die Behörden drei Verletzte nach einer iranischen Attacke. US-Präsident Trump hat für heute den Beginn einer dreitägigen Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine angekündigt. Der russische Staatschef Putin und der ukrainische Präsident Zelensky hätten der Feuerpause sowie dem Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen zugestimmt, erklärte Trump in seinem Online-Dienst Truth Social. Sowohl Zelensky als auch der Kreml bestätigten die Vereinbarung. Die russische Führung hatte bereits anlässlich der traditionellen Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland für Freitag und Samstag einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Dennoch gab es sowohl von Russland als auch von der Ukraine gegenseitige Angriffe. Nach der Ablehnung der Entlastungsprämie durch die Länderkammer hat der Bund der Steuerzahler die Koalition aufgefordert, die Pläne endgültig fallen zu lassen. Der Krisenbonus sollte einkassiert werden. Die meisten Betriebe könnten ihn ohnehin nicht auszahlen, sagte der Verbandspräsident Holznagel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Gestern hatte der Bundesrat gegen die Entlastungsprämie gestimmt, die bereits vom Bundestag beschlossen worden war. Der Plan der Bundesregierung sah vor, Unternehmen durch die Gesetzesänderung die Möglichkeit zu geben, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Prämie von 1.000 Euro zu zahlen. Für die Länder und Kommunen wäre diese Prämie mit Einnahmeausfällen verbunden gewesen. Wirtschaftsverbände hatten ebenfalls Kritik geäußert. Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem niederländischen Kreuzfahrtschiff im Atlantik hat die Weltgesundheitsorganisation in 6 von 8 Verdachtsfällen eine Infektion mit diesem Krankheitserreger bestätigt. Insgesamt seien 8 Fälle gemeldet worden, darunter 3 Tote, erklärte die WHO. Bei 6 Betroffenen sei die Hantavirus-Infektion im Labor bestätigt worden, hieß es weiter. Die Ansteckungen seien auf einen in Südamerika verbreiteten Virusstamm zurückzuführen, welcher von Mensch zu Mensch übertragbar sei, so die Weltgesundheitsorganisation weiter. Die WHO stuft das Risiko für die Allgemeinbevölkerung als gering ein. Die EU-Kommission sieht Deutschland und weitere Mitgliedsländer nicht ausreichend auf die Asylreform vorbereitet, die in 5 Wochen in Kraft tritt. Demnach müssten dringend Kapazitäten für Asylgrenzverfahren etwa an Flughäfen aufgebaut werden, heißt es in einem Bericht der zuständigen Brüsseler Behörde. Es fehle an notwendigen Ressourcen bei der Erstüberprüfung von Asylbewerbern. Dazu gehörten auch Gesundheitskontrollen, die bisher nicht den Anforderungen der EU-Kommission entsprechend eingerichtet seien. Weiter müssten noch Probleme bei der Erfassung von Fingerabdrücken und der Speicherung anderer biometrischer Daten gelöst werden. Die EU-Kommission bemängelt zudem einen Rückstau bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Am 12. Juni sollen mit der europäischen Asylreform strengere Migrationsregeln in Kraft treten. Schutzsuchende sollen dadurch zwischen den Mitgliedsländern solidarischer verteilt und Asylverfahren schneller abgewickelt werden. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac sicherte sich damit am vorletzten Spieltag den Titel des Vizemeisters. Das Wetter. In der Nacht teils wolkig, teils klar und meist trocken, örtlich Nebel. Anfangs an den Alpen und im Schwarzwald vereinzelte Schauer, 9 bis 2 Grad. Am Tag heiter, zwischen Weser und Oder zeitweise wolkig, aber weitgehend trocken, später über dem süddeutschen Bergland örtlich Schauer oder Gewitter. 16 bis 25 Grad. Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen. Im Osten und Südosten teils länger heiter, später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die 3. und letzte Stunde von Die Last des Schweigens, eine lange Nacht über späte Folgen der NS-Zeit von Burkhard Reinartz. Aus den Protokollen der Auschwitz-Prozesse. Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? Etwa 5 Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie im Lager zu tun? Nein. Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren. Und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen. War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Sie wussten, dass die Züge mit Menschen beladen waren? Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutz des Reiches standen. Waren es Güterwagen oder Viehwagen? Es waren auch Viehwagen. Über die Leerzüge, die regelmäßig vom Lager zurückkehrten, haben Sie sich keine Gedanken gemacht? Die beförderten Menschen sind dort angesiedelt worden. Erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet. Man wusste ja nicht, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Sahen Sie die Schornsteine und den Rauch und den Feuerschein? Ja, ich sah Rauch. Was dachten Sie sich dabei? Ich dachte mir, das sind die Bäckereien. Ich hatte gehört, da würde Tag und Nacht Brot gebacken. Es war ja ein großes Lager. Oh, die Schornsteine. Auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes. Als Israels Leib zog, aufgelöst in Rauch, durch die Luft. Als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde. Oder war's ein Sonnenstrahl? Oh, die Schornsteine. Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub. Wer erdachte euch und baute Stein auf Stein? Den Weg für Flüchtlinge aus Rauch. O, die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet, für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war. O, ihr Finger, die Eingangsschwelle legend, wie ein Messer zwischen Leben und Tod. O, ihr Schornsteine, o, ihr Finger, und Israels Leib im Rauch durch die Luft. Die jüdische Dichterin Nelly Sachs. Man muss ja einfach sich gedanklich nochmal vergegenwärtigen, dass wenn man Mitte des Jahres 1933, ein paar Monate nach der sogenannten Machtergreifung, alle jüdischen Bewohner deutscher Städte und Dörfer aus ihren Häusern geholt hätte, ihre Möbel versteigert hätte, ihre Geschäfte sich angeeignet hätte und die Menschen in Gruppen zusammengestellt hätte, durch die Straßen getrieben hätte zur nächsten Bahnstation und sie dort in Güterwagen gesperrt hätte. Dann hätten fast alle gesagt, Moment mal, wir haben doch eine Zivilisation, so geht man doch mit Menschen nicht um, das kann doch nicht sein. Wir haben aber 1941, also nur 8 Jahre später, genau diese Situation, dass Menschen enteignet worden sind, entrechtet worden sind, nicht mehr zum Arzt gehen durften, aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind und schlussendlich in eben Truppen durch die Straßen getrieben wurden zum nächstgelegenen Deportationsbahnhof und dort in Güterwagen gesperrt werden. Jetzt muss man sich mal die Frage vorlegen, was haben denn die nicht betroffenen Menschen gedacht, die auf dem Bürgersteig waren und gesehen haben, wie diese Menschen jetzt zum Bahnhof getrieben werden. Haben die gedacht, mein Gott, was bin ich für ein Schwein geworden? Oder haben die gedacht, ja, das ist jetzt so, das wird schon richtig sein? Oder sogar gedacht, na endlich kommen diese Menschen weg. Aber in diesen 8 Jahren hat sich bei fast allen, also wirklich mit geringen Ausnahmen, das muss man sich vergegenwärtigen, diese Deutung, wer die anderen sind, und was angemessen ist, sie zu behandeln, so radikal verändert, dass sie sich selbst noch als gute Menschen fühlten, als sie am Bürgersteig gesehen haben, wie andere mit unbekanntem, / bekanntem Ziel in ihren Tod gefahren werden. Es kamen Schritte. Starke Schritte. Schritte stießen an die Tür. Sofort sagten sie, die Zeit gehört uns. Die Tür war die erste Haut, die aufgerissen wurde. Die Haut des Heims. Dann fuhr das Trennungsmesser tiefer. Und dies geschah auf der Erde. Unter Bedrohung leben. Im offenen Grab verwesen ohne Tod. Das Gehirn fasst nicht mehr. Hier ist nichts mehr zu fassen, hier nicht. Alles Dahingelebte. Hier. Alles Dahingeliebte. Hier. Gnade des Nicht-mehr-Sein-Dürfens. Höchster Wunsch auf Erden. Sterben, ohne gemordet zu werden. Nelly Sachs. In den Prozessen gegen Nazi-Verbrecher erklärten sich fast alle Angeklagten für nicht schuldig. Mit der Begründung, keiner von ihnen hätte je einen Menschen persönlich erschossen oder ins Gas geschickt. Die meisten, denen kein persönlich verübter Mord nachgewiesen werden konnte, gingen straffrei aus. Die deutsche Rechtspraxis schloss sich über Jahrzehnte dieser Auffassung an. 1963 wollte der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im Frankfurter Auschwitz-Prozess das ändern. Die fabrikmäßig organisierten Massenmorde der Nazis müssten als eine einzige Tat beurteilt werden. Jeder, der am Ablauf der Verbrechen auch nur indirekt beteiligt war, hätte Beihilfe zum Mord geleistet. Das Gericht und sein Vorsitzender Hans Hofmeier lehnten diese Auffassung ab. Kein Wunder, denn Hofmeier war als NS-Richter am Erbgesundheitsgericht in Gießen im Rahmen der Euthanasie dafür verantwortlich, dass Hunderte von Menschen sterilisiert worden waren. Viele waren dabei gestorben. Eine entsprechende Spritze hatte er natürlich nie selbst verabreicht. Wir haben eigentlich aus Forschungssicht das große Problem, dass wir keine oder nur sehr spezielle sogenannte Ego-Dokumente über Massenmorde, Völkermorde, Kriegsereignisse haben. Alle diese Materialien haben natürlich totale Einschränkungen. Also weil, wenn jemand nach Hause an die Familie schreibt, schreibt er nicht über Erschießungen. Harald Welzer und der Historiker Sönke Neitzel sind 2001 bei ihren Recherchen im britischen Archiven auf brisante Dokumente gestoßen, die einen authentischen Einblick geben, wie deutsche Soldaten in der Nazizeit ihre Taten empfanden. Die Briten hatten deutsche Kriegsgefangene in ihren Gefangenenlagern heimlich abgehört und deren Gespräche 1:1 protokolliert. Das Material ist ein total außergewöhnliches Material, weil hier sprechen Menschen in Echtzeit über das, was sie erlebt haben, getan haben und wie sie das deuten. Und das macht das Besondere aus. Und auf der Grundlage dieser mehreren hunderttausend Seiten Abhörprotokollen konnten wir gewissermaßen dechiffrieren, wie der deutsche Wehrmachtssoldat, der deutsche Luftwaffenangehörige, der deutsche Marinesoldat den Krieg, den Grund für den Krieg, das Verhalten, die Brutalität und so weiter für sich selber dargestellt haben. Und zwar untereinander, so wie in einem Kneipengespräch, kann man sich das ungefähr vorstellen. Es ist mir ein Bedürfnis geworden, Bomben zu werfen. Das prickelt einem ordentlich. Das ist ein feines Gefühl. Das ist ebenso schön, wie einen abzuschießen. Oberstleutnant der Luftwaffe, 17. Juli 1940. Am zweiten Tag des Polenkrieges musste ich auf einen Bahnhof von Posen Bomben werfen. 8 von den 16 Bomben fielen in die Stadt, mitten in die Häuser hinein. Da hatte ich keine Freude dran. Am dritten Tag war es mir gleichgültig. Und am vierten Tage hatte ich meine Lust daran. Es war unser Vorfrühstücksvergnügen, einzelne Soldaten mit Maschinengewehren durch die Felder zu jagen und sie dort mit ein paar Kugeln im Kreuz liegen zu lassen. Pilot der Luftwaffe, 3. April 1940. Gespräche, in denen Soldaten Mitgefühl oder Scham zeigten, wie der SS-Untersturmführer Walter Schreiber, finden sich in den aufgezeichneten Gesprächen äußerst selten. Wir haben einmal einen Gefangenen gemacht. Da war die Frage, wollen wir ihn umlegen oder laufen lassen? Wir haben ihn fortgeschickt und wollten ihn von hinten erschießen. 45 Jahre war er. Er macht ein Kreuz, macht dann so ra-ra wie ein Gebet, als ob er es gewusst hatte. Ich habe nicht schießen können. Ich habe mir vorgestellt, Mann, Familie, Kinder womöglich. Dann habe ich in der Schreibstube gesagt, mach ich nicht. Ich bin weggegangen, ich habe das nicht mehr ansehen können. Dann wurde er doch umgelegt, aber nicht von mir. Ich war wahnsinnig erschüttert dann. Ich hatte 3 schlaflose Nächte. Was man daraus lernen kann, ist, dass Gewalt selber ein Prozess ist. Wenn die Leute in die ersten Gewalthandlungen einbezogen werden, trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen. Es gibt eine Minderheit, die begeistert darüber ist, dass sie jetzt alles tun dürfen, was sie können. Also noch mit extra Grausamkeit Schulgebäude bombardieren als Luftwaffenangehörige oder vergleichbare Dinge zu tun. Die Mehrheit ist erstmal in einem Vorgang, sich orientieren zu müssen, anpassen zu müssen. Und die Ausübung von Gewalt, auch im Krieg, ist ein Gewöhnungsprozess. Es geht um Freund und Feind, es ist Krieg. Die Normen der Zivilgesellschaft gelten hier nicht. Du musst töten, du sollst töten. Aber es heißt nicht, dass die Menschen nicht Schwierigkeiten damit haben, mehrheitlich. Und mehr gewöhnt man sich dran. Wir haben sehr viele Gesprächsausschnitte, wo Leute beschreiben, wie es ihnen zu Anfang sehr schwer gefallen ist, aber später dann, dass es zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Als ich das erste Mal von meiner Familiengeschichte was erfahren habe, da war ich 14 und ging in die 9. Klasse. Und in dem Zusammenhang ging es dann mal um die Ärzteprozesse in Nürnberg. Und ich muss wohl davon zu Hause irgendwie erzählt haben. Auf jeden Fall fragte dann mich mein Vater, ob es davon irgendwie ein Foto gäbe im Geschichtsbuch. Und dann haben wir mal nachgeguckt gemeinsam. Und tatsächlich war da eben ein Foto von diesem Ärzteprozess, und mein Vater zeigte dann auf einen Mann und sagte, das war mein Onkel. Leonardo Conti, sogenannter Reichsgesundheitsführer, Onkel ihres Vaters, Großonkel von Lena Dittenissen und maßgeblich mitverantwortlich für die Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus, entzog sich 1945 dem Prozess durch Suizid. Für mich war diese Information erstmal wirklich ein Riesenschock. Nachdem mein Vater das erstmal so geradeaus gesagt hatte, haben wir dann so eine halbe Stunde darüber geredet. Und ich war 14, also wirklich Prime-Time-Teenager. Und war, glaube ich, einfach komplett damit überfordert, das irgendwie als Information einzuordnen und zu bearbeiten. In die tiefere Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte bin ich dann 2015 eingestiegen. Und das war so ein bisschen ein äußerer Anlass, weil mein Vater mir die Memoiren von seiner Mutter zuschickte, die sie Ende der 60er Jahre geschrieben hatte. Und darin beschreibt sie sozusagen ihr ganzes Leben. Und das ist aber, obwohl es ja weit nach 45 geschrieben ist, weiterhin gespickt von Rassismus und Antisemitismus und eugenischem Gedankengut. 2015 war für die junge Frau ein Jahr mit einer bedeutungsvollen Gleichzeitigkeit. Parallel zur Lektüre der Autobiografie ihrer Großmutter begann im Osten Deutschlands die Pegida-Bewegung. Die sogenannte Flüchtlingswelle sorgte für Zündstoff. Diese Rhetorik von Pegida mit der Rhetorik in diesen Memoiren zu vergleichen, das hat mich wahnsinnig erschreckt, weil ich da große Parallelen gesehen habe. Und das war für mich dann der Punkt, in dem ich entschieden habe, dass ich mich eben auch künstlerisch damit auseinandersetzen möchte. In diesen Memoiren von meiner Großmutter, da beschreibt sie auf der allerersten Seite so ein bisschen das Leben ihrer Mutter wiederum. Und da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, naja, aber was bedeutet denn diese oberste Hebamme im Deutschen Reich? Was war das für eine Rolle? Und habe dann selber angefangen zu recherchieren. Lena Dittenissens Urgroßmutter Nana Conti, 1881 bis 1951, war als Reichshebammenführerin die oberste Hebamme des Deutschen Reichs. Ihr Sohn Leonardo Conti, 1900 bis 1945, stieg bis zum Reichsgesundheitsführer auf. Gemeinsam als Arzt und Hebamme waren sie im Rahmen ihrer politischen Positionen aktiv an der Planung und Umsetzung der Ermordung von kranken und behinderten Kindern beteiligt. Bereits ab 1934 waren Hebammen verpflichtet, Neugeborene mit Fehlbildungen zu melden. Mit dem Reichshebammengesetz von 1938 wurde die Position der Hebammen durch die Hinzuziehungspflicht, die unbedingte Anwesenheit einer Hebamme bei jeder Geburt, weiter gestärkt. Es wurde angeordnet, dass die Hebamme, die bei der Geburt eines Kindes Beistand geleistet hat, auch für den Fall, dass die Beiziehung eines Arztes zu der Entbindung erfolgte, eine Meldung an das für den Geburtsort des Kindes zuständige Gesundheitsamt zu erstatten hat, falls das Neugeborene verdächtig ist, mit schweren angeborenen Leiden behaftet zu sein. Die Hebamme erhält für ihre Mühewaltung eine Entschädigung von 2 Reichsmark. Es ist davon auszugehen, dass sich Tausende von Hebammen bei der Tötung von Tausenden von Säuglingen mitschuldig gemacht haben. Den Hebammen kam in der Summe ihrer Aufgaben eine perfide Rolle zu. Und diese Perfidität, die darin liegt, dass eben die Hebammen sozusagen zum letzten Finger des Staates in den privaten Räumen der Bevölkerung wurden, die wurde ja auch möglich gemacht durch die enge Zusammenarbeit von Mutter und Sohn sozusagen, also von Nana Conti und Leonardo Conti. Nana Conti machte die Zeitschrift »Die deutsche Hebamme« zu ihrem propagandistischen Sprachrohr. 1934 schrieb sie in einem Grußwort: Eine besondere Aufgabe der Hebammen wird es sein, aufklärend im Kreise ihrer Pflegebefohlenen Fragen der Bevölkerungspolitik zu besprechen. Sie hat im Volke die Vertrauensstellung, die notwendig ist, um eine solche Besprechung von Mund zu Mund durchzuführen. Eine Vertrauensstellung, um die Arzt und Fürsorgerin oft mühselig ringen müssen. Notwendig ist dazu, dass sie selbst mit heißem Herzen die Notwendigkeit aller bevölkerungspolitischen Maßnahmen anerkennt. Die Notwendigkeit zahlenmäßig und wertmäßig genügenden Nachwuchses. Die Ausmerzung minderwertiger oder verbrecherischer Erbmasse. Lena Dittenissen bewegt sich künstlerisch an der Schnittstelle von experimentellem Film, Performance und ethnologischer Forschung. Gerade arbeitet sie an einem 1,5-stündigen Dokumentarfilm über Nana und Leonardo Conti, der 2027 auf Arte ausgestrahlt wird. Bei ihrer Recherche entdeckte sie die Methode der Deutungswerkstatt für ihre künstlerische Arbeit. Man kann sich das so vorstellen, da kommt eine Gruppe von Menschen zusammen, man sitzt im Stuhlkreis und die Gruppe liest gemeinsam Ausschnitte von den Memoiren meiner Großmutter. Die waren eben wirklich noch rassistisch und antisemitisch. Und das Besondere an dieser Gruppengesprächsmethodik ist eben, dass es sozusagen historische Aufarbeitung ist, die nicht den Fokus auf Fakten legt, sondern wirklich auf Affekte und auf Emotionen. Das heißt, diese Gruppe spricht und nähert sich auf einer emotionalen Ebene ganz langsam diesem Text an. Also was sind die ersten Emotionen, die da auftreten? Warum irritiert mich das? Warum macht mich etwas wütend? Und diese ganzen Widersprüchlichkeiten, die darin auftauchen, die habe ich fiktionalisiert in einem Skript für eine Performance. Und in dieser Performance haben dann 2 Schauspielerinnen zum einen chorisch eben originale Ausschnitte aus den Memoiren gesprochen und im nächsten Schritt dann als Reaktion dialogisch dieses Gruppengespräch wieder aufgeführt. Auszug aus den Memoiren. Ich war Klassensprecherin. Einige Kapitel aus dem Buch von Dinter, die Sünde wider das Blut, die das Problem der Mischehe zwischen Deutschen und Juden behandelten. Ich besitze es nicht mehr. Damals fanden meine Gesinnungsgenossinnen es hervorragend gut. Nach dieser Vorlesung kam der Vater einer jüdischen Mitschülerin. Er war Rechtsanwalt zum Direktor und beschwerte sich, ich verbreite unsittliche Bücher in der Schule. Der Direktor ließ mich rufen, ich musste mich an seinen Schreibtisch setzen. Er gab mir einen Bogen Papier und einen Federhalter und sagte: Bitte, Fräulein Conti, schreiben Sie mir die Gründe auf, die Sie veranlasst haben, aus diesem Buch von Dinter vorzulesen. Das war natürlich der richtige Auftrag für mich. Und ich schreibe eine ausführliche, politisch-völkische Begründung. Der Rektor las das Blatt, lächelte und reichte es an den Vater weiter mit den Worten: Hieraus ersehen Sie wohl deutlich, dass keine Spur einer unsittlichen Absicht vorlag. Fräulein Conti, ich danke Ihnen. Hinterher sprach er mich auf dem Flur vor der Klasse an. Diesmal habe ich Sie ja wieder heraushauen können. Aber machen Sie sowas nicht wieder. Sowas machte ich auch nicht mehr, dafür aber andere, schwerwiegendere Dinge. Aus dem Fluchttagebuch kurz vor Kriegsende, April 1945. Führers Geburtstag. Ich hatte im Stillen allerlei Gedanken. Wird es das letzte Mal sein, dass wir den Geburtstag dieses Mannes feiern, der so Großes und Gutes gewollt hat, über den nun das grausame Schicksal herfällt? Welches wird sein persönliches Geschick sein? Trifft ihn das Unglück, weil er der Hybris verfallen war? Gibt es Grenzen, an die kein Mensch rühren darf? Das Urteil über diesen Mann ist noch nicht gesprochen, nicht vor der Geschichte und nicht vor Gott. Genie ist immer an der gefährlichen Grenze. Im Zusammenhang mit Täterinnen im Nationalsozialismus finde ich es besonders wichtig, hinzugucken und deutlich zu machen, dass Frauen eben auch Gewalt ausüben können, sei es physische, konkrete Gewalt, als auch systemische Gewalt. Also auch Frauen sind dazu fähig, intellektuell, rassenideologisch zu arbeiten. Und das ist aber das, was in der Strafverfolgung passiert ist. Also dass Frauen, die Täterinnen waren, zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig strafverfolgt wurden. Nana Conti beispielsweise wurde nie angeklagt. Ab Oktober 1939 wird die im Rahmen des Euthanasie-Programms bereits betriebene systematische Ausrottung von behinderten und geisteskranken Kindern auch auf erwachsene Patienten ausgeweitet, die als erbkranke Volksschädlinge gelten. Das waren in anderthalb Jahren bis zum Sommer 1941 60.000 ermordete Menschen. Die deutschen Familien nahmen das fast widerstandslos hin. Der Historiker Götz Ali. Und dann gibt es den einzigen und ersten großen öffentlichen Protest, und zwar von einem einzigen Mann, einem katholischen Bischof, nämlich Clemens August Graf Galen, Ende Juli, Anfang August 1941, in drei großen Predigten in Münster. Und er sagt ganz klar: Ihr wisst doch, hier werden jetzt Leute aus eurer Mitte deportiert. Und das ist gegen Gott. Und die werden ermordet. Ihr kriegt zwar so Todesanzeigen, die seien an Lungenentzündung oder sowas gestorben, aber ihr wisst doch, dass es nicht stimmt. Und da wird Münster nach der ersten Predigt bombardiert. Und was sagt Galen? Der sagt nicht, das waren feige britische Luftterroristen, sondern er sagt, das ist die gerechte Strafe des gerechten Gottes gegen eine Stadt, die aufgehört hat, das Leben der Schwächsten zu schützen und damit Gottes Gebot an einem ganz zentralen Punkt verletzt. Wenn die hier so weitermachen, dann wird in dieser Stadt kein Stein auf dem anderen bleiben. Und so spricht er, und dieses Regime ist nicht in der Lage, diesen Mann zur Rechenschaft zu ziehen, also ihn vor den Volksgerichtshof zu bringen. Götz Ali versteht bis heute nicht, warum sich nach den Predigten van Galens nicht weitere Teile der geistigen und kulturellen Welt dem Protest des katholischen Bischofs angeschlossen haben. Dass in dieser Situation nicht 30 andere geistliche Führer, insbesondere auch der protestantischen Kirche, aber natürlich auch andere Bischöfe, Kardinäle, der Papst, aber auch Intellektuelle, warum nicht Furtwängler, der Dirigent oder Leute, die in der Filmindustrie waren, wie Gustav Gründgens, hier beigesprungen sind und gesagt haben, dieser Mann hat recht. Das geht so nicht weiter. Und das hat die Führung befürchtet. Deswegen haben sie ihn, Graf Gahl, nicht angefasst. Sie befürchteten, wenn wir da zu hart gegen ihn vorgehen, könnte ein Dominoeffekt entstehen. Er ist nicht entstanden. Und es ist immer die Rede von Nazi-Ideologie, mein Gott. Es geht hier um Opportunismus, Feigheit, um Anpassungsbereitschaft. Wenn man sich überlegt, wo sind die stärkeren Bataillone, wo verdiene ich mehr Geld, wo ist das Risiko geringer? Das sind die Gründe, warum es in Deutschland so wenig Widerstand gegeben hat. Mein Großvater Theo Hespers ist 1903 in Mönchengladbach geboren worden und ist da zur Schule gegangen, aufs Stiftisch-Humanistische Gymnasium später, und hat sich vor allen Dingen in der katholischen Jugend bewegt und hat da, glaube ich, seine politische Grundhaltung gefunden. Also ich würde behaupten, dass mein Großvater aufgrund seiner christlichen Überzeugung relativ früh gemerkt hat, dass das, was die Nationalsozialisten wollen, dem total entgegensteht. Und er wollte Menschen darüber aufklären, dass das so ist, und hat auch mit Menschen gestritten, die sich der nationalsozialistischen Bewegung angeschlossen haben, auf einer Parteiveranstaltung der NSDAP. Nora Hespers, Enkelin von Theo Hespers, Sportjournalistin und Podcasterin. Nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 muss ihr Großvater von Mönchengladbach in die Niederlande fliehen. Er hatte auf einer KPD-nahen Liste für die im März geplanten Stadtparlamentswahlen kandidiert. Theo Hespers flieht zunächst nach Venlo. Von da geht es weiter nach Mellekebroek, einem kleinen Ort nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Im Sommer 1933 holt er seine Frau und den zweijährigen Sohn Dietrich nach, den Vater von Nora Hespers. Im Grenzgebiet beginnt Theo Hespers sofort mit der Widerstandsarbeit gegen das Nazi-Regime. Im Prinzip ist es Widerstand durch Worte gewesen. Mein Großvater hat zu Beginn vor allen Dingen ja als so eine Art Zentrale fungiert, wo dann Menschen aus Deutschland, also aus dem Grenzgebiet, aus dem Ruhrgebiet, zu ihm gekommen sind. Und von da haben sie Schriften verteilt gegen die Nazis, kommunistische Schriften, Widerstandsschriften. Und die haben sie dann versucht, nach Deutschland zu schmuggeln, um der gleichgeschalteten Presse was entgegensetzen zu können. Er ist dann von den niederländischen Behörden genötigt worden, over the waterkant zu gehen, also jenseits der Maas sich wieder anzusiedeln, weil eigentlich ist ihm politische Arbeit verboten gewesen als Flüchtling. In Eindhoven findet Theo Hespers ein vorläufiges Domizil und gibt eine Widerstandszeitschrift mit heraus. Mehrfach versucht die Gestapo, ihn in den Niederlanden zu kidnappen. Als die deutsche Wehrmacht am 10. Mai 1940 die Niederlande, Belgien und Luxemburg überfällt, müssen die Hespers wieder ihre Zelte abbrechen. Sie landen in Dünkirchen, wo Theo Hespers versucht, eine Schiffspassage nach England zu bekommen. Er erhält die Zusage für die Passage auf einem Marineschiff. »Du kannst mit«, informiert ihn der verantwortliche Offizier, aber nur unter einer Bedingung. Deine Frau und dein Kind nehmen wir nicht mit, wir sind ein Marineschiff. Daraufhin sagt mein Opa, dass er seine Familie nicht verlässt, geht zurück. Und das ist der Grund, warum sie in Belgien dann untertauchen müssen. Und dann beschließt mein Opa, dass er sein Kind nicht weiter verstecken kann und schicken den in ein Waisenhaus in Halle in der Nähe von Antwerpen. Und das ist ein flämisch-nationalistisches Waisenhaus. Und folgt mit meiner Oma, weil denen auch irgendwann die Devisen ausgehen. Und die Familie taucht in dem Waisenhaus unter und meldet sich in Antwerpen bei den Behörden unter dem Mädchennamen meiner Oma und ändert diesen Namen ab, damit er nicht so deutsch aussieht. Und das ist dann am Ende auch der Grund, warum er verraten wird. Als sie 1942 mit dem falschen Namen Lebensmittelmarken eintauschen wollen, wird Theo Hespers von den belgischen Behörden wegen Devisenfälschung festgenommen. Es stellt sich heraus, dass er auf einer Liste der von den Nazis meistgesuchten Personen steht. Umgehend wird er nach Deutschland ausgeliefert. Zuerst in das Spionageabwehrgefängnis in Wilhelmshaven, dann nach Berlin ins Hauptquartier der Gestapo in der Prinz-Albert-Straße. Von all dem hat Nora Hespers als Kind nichts gewusst. Was sie kannte, waren die Geschichten ihres Vaters Dietrich, der oft wie ein Schauspieler mit donnernder Stimme und großen Gesten die Geschichte ihres Großvaters, des Widerstandskämpfers Theo Hespers, deklamierte. Als Kind hatte Nora dem Vater fasziniert zugehört, aber nicht verstanden, worum es ging. Als Jugendliche gingen ihr die Heldengeschichten ihres Vaters über den Opa auf den Geist. »Mein Vater war schon ein Aufschneider«, sagt sie. Jahrzehnte später, im Frühjahr 2006, sitzt die 28-Jährige auf der Suche nach einem Thema für ihre Diplomarbeit vor dem Laptop. Aus Langeweile gibt sie den Namen Hespers in die Suchmaschine. Überrascht stößt sie auf einen ausführlichen Wikipedia-Artikel, dann auf einen Brief ihres Opas mit Zeilen, die ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber einmal wird ja alles vorbei sein und auch für mich Friede sein. Ihr werdet, hoffe ich, noch einmal die neue schöne Zeit erleben, nach der ich mich immer sehnte, in einem glücklichen Volk friedlich, gesättigt und froh leben. Ich wünsche es allen Menschen. Die Tränen tropfen auf meinen Schreibtisch. Ich schaue auf den Bildschirm und bin nicht fähig, mich zu bewegen. Minutenlang hält dieser Zustand an. Und noch Tage später fühle ich mich noch, als wäre ich nicht richtig wach geworden aus einem schrecklichen Albtraum. Es wird 6 Jahre dauern, bis ich mich erneut mit dieser Geschichte beschäftige. Schreibt Nora Hespers später in ihrem Buch »Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich«. Den Impuls, sich 2012 wieder mit der Geschichte ihres Opas auseinanderzusetzen, verdankt sie der Begegnung mit dem Redakteur Matthias von Hellfeld. Bei ihrer Arbeit als freie Journalistin für das damalige D-Radio Wissen, heute Deutschlandfunk Nova, erzählt ihr der Kollege, dass er als Historiker seine Doktorarbeit über den Widerstandskämpfer Theo Hespers geschrieben hatte und am Abend eine Sendung über Erinnerungskultur moderieren würde, in der es auch um ihren Opa ginge. Ob sie nicht Lust hätte, als Studiogast dabei zu sein. Nora Hespers ist verunsichert, weil sie noch wenig Konkretes über ihren Opa weiß, aber eine Absage kommt für sie nicht in Frage. Sie überfliegt nochmal den Wikipedia-Artikel und haspelt sich kurz darauf in die Sendung hinein. Manchmal kämpft sie mit den Tränen. Dann zitiert der Redakteur aus einem Text von Theo Hespers, der seine Enkelin mit Wucht trifft. Schwer lastet das Joch der Gewaltherrschaft auf Deutschland. Das deutsche Volk ist durch das totalitäre Hitlersystem seiner Freiheit beraubt, rechtlos und unterdrückt. Die Würde des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes ist durch die Systematisierung der Verleumdung, des Betruges, der Heuchelei, durch den totalen Terror vernichtet. Durch ihre imperialistische Machtpolitik droht die Hitlerregierung, das deutsche Volk in den Krieg zu stürzen und somit seinen Untergang herbeizuführen. Mir wird schlagartig klar, wir können heute frei sprechen und unbedroht unseren Beruf ausüben, weil es Menschen wie meinen Großvater gab, die dafür gekämpft haben. Und zwar nicht, indem sie Schilder auf Demos hochgehalten haben. Nein, sie haben ihr Leben für die Freiheit eingesetzt. Und im Falle meines Großvaters und vieler anderer Widerstandskämpferinnen und Kämpfer haben sie diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt. Aus Nora Hespers Buch über ihre Familiengeschichte. Wie bei anderen Nachkommen der NS-Zeit zeigen sich auch bei der Enkelin des ermordeten Großvaters körperliche Symptome und Ängste. Symptome, die Sozialpsychologen Gefühlserbschaften des Nationalsozialismus nennen. Zu Beginn meiner journalistischen Tätigkeit beim Hörfunk hatte ich tatsächlich extremes Herzrasen, wenn das Rotlicht am Mikrofon angegangen ist. Und ich habe mich einfach gefragt, warum ich so eine große Angst davor habe, öffentlich zu sprechen. Und am Ende bin ich natürlich mit der Geschichte aufgewachsen, dass man wenn man öffentlich seine Meinung kundtut, am Ende sterben kann, also oder umgebracht wird von einem Staat, weil man eine Meinung vertritt, die eben nicht der Meinung entspricht, die ein Staat von einem hören will. Also ich bin damit groß geworden, dass es gefährlich, lebensgefährlich sein kann, öffentlich seine Meinung kundzutun. Nora Hespers erzählt weiter, was nach dem Transport ihres Großvaters in das Hauptquartier der Gestapo in Berlin geschah. Es war völlig klar, dass die Nazis meinen Großvater nicht lebend davonkommen lassen. Also auf gar keinen Fall. Mein Großvater galt als Staatsfeind der Nationalsozialisten. Also alleine der Text über "So wollen wir Deutschland", also über eine Vision eines demokratischen Deutschlands, war im Prinzip ja ein Affront gegen die Nazis, weil ein demokratisches Deutschland kann es nur geben, wenn die Nazis gestürzt sind. Theo Hespers wehrt sich so gut er kann. In einem Brief an den Volksgerichtshof versucht er vergeblich, gegen die Anklageschrift vorzugehen und eine Verschiebung der Hauptverhandlung zu erwirken. Durch die Art der Haft im Wilhelmshavener Arbeitsgefängnis, unter anderem durch Nahrungsentzug, Schlafentzug, Überanstrengung und Hunger körperlich und durch das Verbot, mein in Belgien allein zurückgelassenes Kind zu benachrichtigen oder zu versorgen und Sorge um dessen Schicksal und das meiner verhafteten Frau, war ich seelisch völlig widerstandslos gemacht worden und so den Anforderungen einer Vernehmung nicht gewachsen. Einer der Ermittler, der Kriminalangestellte Kalle, schreibt im Abschlussbericht: Hespers ist als ein ganz abgefeimter Staatsfeind zu betrachten, der es selbst in der Emigration verstanden hat, die Art und Weise seiner Tätigkeit, seine Verbindungen und so weiter, seinen nächsten Mitarbeitern und Freunden zu verschleiern. Er muss als einer der gefährlichsten Gegner des nationalsozialistischen Deutschlands betrachtet werden, den nur die härteste Strafe treffen kann. Am 22. Juli 1943 verurteilt der Volksgerichtshof Theo Hespers wegen Hochverrats zum Tod. Mein Vater kann seinen Vater noch ein letztes Mal besuchen im Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße. Damals ist mein Großvater stark abgemagert, hat ganz graue Haare schon bekommen. Und mein Vater hat seinen Vater wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Woran mein Vater sich sehr gut erinnert, ist, dass mein Großvater ihn auf Niederländisch begrüßt. Also er sagt: "Hoe gaat het met jou, mein Jong?" Und dann gibt es einen Beamten, einen SS-Mann, der dann schnarrt: "In Deutschland wird nur Deutsch gesprochen." Die Gestapo foltert Theo Hespers noch mehrfach, um Informationen über andere Widerstandskämpfer zu bekommen. Vergeblich. Seine Gnadengesuche werden abgelehnt. Am 9. September 1943 wird Nora Hespers Opa in Berlin mit mehr als 200 anderen Häftlingen in den sogenannten Plötzenseer Blutnächten an Fleischerhaken erhängt. Mein Vater ist ja 1931 geboren und musste mit 2 Jahren bereits Deutschland verlassen mit seiner Familie, ist dann in den Niederlanden groß geworden, musste zur Tarnung auf jeden Fall niederländisches Kind werden, weil das auch für die Familie am sichersten war, das Kind in dem Bewusstsein zu lassen. Als sie dann geflohen sind 1940, hat er die Bombenangriffe der Deutschen erlebt, hat erlebt, wie sozusagen um ihn herum Häuser einstürzen, wie sie sich selber vor Bomben verstecken müssen. Und als seine Eltern verhaftet werden am 10. Februar 1942, bleibt er erstmal alleine in diesem Kinderheim, weiß nicht, was mit seinen Eltern passiert, wird dann im Sommer wieder nach Deutschland geholt und muss da neu Deutsch lernen. Dann wird er in Deutschland bei den Bombenangriffen der Alliierten verschüttet, muss dann wieder fliehen, kommt wieder zurück nach Mönchengladbach. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kind zwischen seinem 2. und seinem 11. Lebensjahr all das erlebt hat, kann man sich auch vorstellen, dass das nicht nur ein Trauma ist, sondern dass das mehrere Ebenen von Traumata sind, die so ein Kind in sich trägt. Diese Traumata machen es ihrem Vater schwer, ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen und die Rolle des liebevollen Vaters, verantwortungsvollen Ehemanns und materiellen Versorgers der Familie zu erfüllen. Die frühe Traumatisierung ihres Vaters hat auch seiner Tochter Nora eine schmerzliche Gefühlserbschaft hinterlassen. Als junges Mädchen ohne einen unterstützenden, liebevollen Vater aufzuwachsen. Etwas, was die beiden später verbindet, ist Hespers Engagement als Liedermacher. Er schrieb und veröffentlichte Lieder, die er manchmal von seiner Tochter am Akkordeon begleitet, auf kleinen Bühnen und dem jährlichen Festival der sogenannten Edelweißpiraten in Köln aufführte. Die Edelweißpiraten waren in der Nazizeit im Ruhrgebiet und Rheinland eine oppositionelle Jugendbewegung. Dietrich Dirk Hespers mit dem Lied »Mein Vater wird gesucht«. Mein Vater wird gesucht, er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Oft kam zu uns es an und fragte, wo er sei. Wir konnten es nicht sagen, sie haben uns geschlagen, wir jagten nicht dabei. Die Mutter aber weint, wir lasen im Bericht, der Vater sei gefangen und hätt' sich aufgehangen, das glaub ich aber nicht. Er hat uns doch gesagt, so etwas tät er nicht. Es sagten die Genossen, es hat ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Heute weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht kommt beenden und Vater geht voran. Wir werden doch vollenden, was er nicht kommt beenden und Vater geht voran. Mein Vater ist ein sehr lebensfroher Mensch gewesen, ein sehr kreativer Mensch auch. Also er war eigentlich immer in irgendeiner Form aktiv. Und als er so 81, 82 Jahre alt war, hörte das plötzlich auf. Also da ist er dann quasi eigentlich in sich zusammengefallen, ist depressiv geworden, hat aufgehört, Lieder zu schreiben, hat aufgehört zu singen. Und meine Vermutung ist, dass zu dem Zeitpunkt diese Kriegstraumata wieder aufgebrochen sind und den sozusagen wie so eine posttraumatische Belastungsstörung wieder zurückgeworfen haben. Möglicherweise auch, weil er vorher krank war, sodass er nicht mehr die Kraft hatte, das alles so unterm Deckel zu halten. Ich habe keine Ahnung, wie er sich davon wieder erholt hat, aber er hat sich davon wieder erholt. Und 2014 im Sommer war mein Vater quasi plötzlich wieder da. 4 Jahre später kommt Dietrich Hespers ins Krankenhaus. Er ist inzwischen 86 Jahre alt und baut gesundheitlich ab. Eigentlich wollten Vater und Tochter noch ein gemeinsames Lesungskonzert geben. Doch es kommt anders. Dietrich Dirk Hespers stirbt am 18. Januar 2018. Nora Hespers? Es war kalt am Tag der Beerdigung, aber sonnig. Farbenfroh sollte es sein und nicht trübsinnig. Und das war es auch. In der Kirche ist auf der Gitarre meines Vaters ein Edelweiß-Emblem zu sehen. Auf dem Foto gleich daneben spielt er beim Edelweiß-Piraten-Festival in Köln. Das war sein Leben. Der Kampf darum, dass nicht vergessen wird, was sein Vater und so viele andere geleistet haben im Kampf gegen Rechts und für eine friedliche Welt. Am liebsten hätten wir meinen Vater neben seinem Vater begraben, aber es gibt ja keine Leiche. Und somit auch kein wirkliches Grab mit seinen sterblichen Überresten. Aber es gibt ein Ehrengrab für Theo Hespers ganz in der Nähe. Und so haben die beiden sich wenigstens in Sichtweite. Irgendwie zumindest. Seit Dezember 2014 veröffentlicht Nora Hespers unter dem Titel »Die Anachronistin« eine Podcast-Staffel über das Leben ihres Großvaters und Widerstandskämpfers Theo Hespers, dessen Sohn Dietrich und die Kontinuität der NS-Zeit in der Bundesrepublik. 2021 erschien ihr Buch »Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich«. So setzt sie die Arbeit ihres Großvaters mit dessen stärkster Waffe fort – dem Wort. In meinen Augen gibt es eine Kontinuität aus der NS-Ideologie ins Heute. Und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Und dafür muss man nicht mal jemand sein, der die AfD wählt. Die Nazi-Ideologie ist ja nicht nur gefährlich gewesen für Jüdinnen und Juden, sondern der Nazi-Ideologie wohnt die unterschiedliche Wertigkeit des Menschen inne. Also es gibt eine tiefe Überzeugung, dass Menschen je nach Herkunft, je nach körperlicher und geistiger Ausstattung, je nach finanzieller Ausstattung mehr oder weniger wert seien. Und das ist das, was gefährlich wird, weil das so anschlussfähig ist in breiten Teilen der Gesellschaft. Und das heißt nicht, dass alle Nazis sind. Das heißt nur, dass wir diese Diskriminierungsformen, dass wir die nicht ordentlich aufgearbeitet haben. Und deswegen können die immer neues Futter kriegen. Die können immer wieder brennen, sozusagen, weil die Glut immer da ist. Eine repräsentative Umfrage der Wochenzeitung Zeit aus dem Jahr 2025 zeigt, 55% der Deutschen wollen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Fast 30% der Befragten stimmten der Aussage zu, die Zeit des Nationalsozialismus wird viel zu einseitig und negativ dargestellt. Sie hatte auch ihre guten Zeiten gehabt. Die Frage ist, wenn wir von Kollektivschuld reden, ist gemeint Kollektivschuld zu Zeiten des Nationalsozialismus oder Kollektivschuld heute? Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Kollektivschuld damals würde ich sagen, ja. Kollektivschuld heute, nein. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist. Für mich war es absolut hilfreich, mich mit meiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, weil ich dadurch verstehen konnte, wer Schuld getragen hat dafür, dass so viele Menschen umgebracht wurden. Und das Einzige, was wir haben heute, ist Verantwortung, aber keine Schuld. Lena Dittenissen. Wir schauen ja in die Vergangenheit, um für heute daraus zu lernen. Und ich denke, um wirklich die Materie tief zu durchdringen, ist es wichtig, nicht nur die Fakten zu kennen, sondern sich auch ja den emotionalen Folgen, die das bis heute hat, zu nähern und sich für diese zu öffnen. Ich denke, die größte Leistung ist eben das Kognitive und das Emotionale zusammenzubringen. Das ist meines Erachtens hier in dieser Gesellschaft viel zu wenig passiert. Solange wir das nicht auch emotional bearbeiten, schlummern diese sogenannten Gefühlserbschaften weiter in uns, in unseren Familien und in der Gesellschaft mit der explosiven Wirkung, die wir jetzt leider auch in Form der Rechtsradikalen und der AfD in dieser Gesellschaft wieder beobachten können. Alexandra Senft. Der Nachkomme von jüdisch-ungarischen Holocaust-Überlebenden Peter Pogani-Wendt hat sein Leben lang unter der intergenerationellen Weitergabe von Traumata gelitten und für sich einen Weg gefunden, nicht zu verbittern. Nicht zuletzt, indem er einen Verein mit aufgebaut hat, der den Nachfahren von Tätern und Opfern hilft, ihre Familiengeschichte zu klären und sich so weit wie möglich von den Gefühlserbschaften des Nationalsozialismus zu befreien. Ihm soll das letzte Wort dieser langen Nacht gehören. Ich rede nicht als ein entmutigter Mensch oder als ein frustrierter oder verzweifelter Mensch. Nö, so fühle ich mich nicht. Vielleicht kann ich ein bisschen das meinen Eltern verdanken, weil sie mir beigebracht haben, wie wichtig Menschlichkeit ist. Sie haben das nie ausgesprochen, aber in ihrer Haltung, weil sie erlebt haben, was es bedeutet, wenn Menschlichkeit verloren geht. Ich glaube, wir alle haben eine Kraft in uns. Und diese Kraft nenne ich Liebe. Und diese Kraft hilft uns, menschlich zu sein, menschlich zu bleiben. Und ich bemühe mich, mit dieser Kraft in Kontakt zu bleiben, sie nicht zu verlieren. Erik Fromm hat gesagt, das ist ein ständiges Ringen. Ja, das ist eine Kunst, die wir gewissermaßen erlernen, ein Leben lang. Da müssen wir mit unserer Liebe ringen, damit sie uns nicht verloren geht. Ich glaube, es ist meine Liebe, die mir die Zuversicht gibt, dass ich zumindest im Rahmen meiner Möglichkeit das tun kann, um diesem zum Teil Wahnsinn, was wir im Moment erleben, dem in irgendeiner Form Widerstand zu leisten, auf meine ganz bescheidene Weise. Die Last des Schweigens. Eine lange Nacht über die späten Folgen der NS-Zeit. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Martin Bross, Lisa Biel und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Wiedersehen mit Hogwarts. Eine lange Nacht mit Harry Potter von Markus Metz und Georg Seslen.